Dieser Podcast wird euch präsentiert von twitch.tv/gruno und von marcelruscher.jimdo.com. Sie sind Gamer, Filmeliebhaber. Sie sind die Inkarnation eines fetten, hässlichen Klischee-Nerds. Sie sind zwei Spastis, die ihren Nerdshit mit euch teilen. Sie sind Marcel und Dennis. Sie sind Level Up. Und damit herzlich willkommen zu Podcast Folge Nummer 2 hier Level Up und so. Und diesmal bin ich, wie versprochen, nicht alleine. Und zwar habe ich, sagen wir mal so, den anderen Host mit dabei. Und das ist der liebe Dennis. Hallo Dennis. Hallo. Und wir sind nicht zu zweit, nein, direkt Special Guest quasi. Und das ist der Bruder von Dennis, das ist der liebe Mike. Hallo Mike. Hallo. Ja, genau. So, und für die ersten, sage ich jetzt mal, wir haben ein Thema. Wir haben wirklich ein Thema. Während hier noch gefressen wird, was sind das? Berliner Ballen, genau. Berliner Geballen. Nee, ich will jetzt nicht, ich muss reden. Wie soll ich denn da essen? Geht doch nicht. Ich kann ausnahmsweise mal trinken oder sowas. Aber das Thema, was ist denn das Thema, Dennis? So, Mike, hör zu. Wir haben beschlossen, wir reden über das Thema Spiele, die wir damals als Kinder gespielt haben oder die, unsere ersten Videospiele. Das ist ein verdammt geiles Thema. Bis zu dem Zeitpunkt jetzt quasi. Das heißt, wir mit dem Spiel, mit dem wir in Berührung mit den Games gekommen sind, bis zu dem letzten Spiel, was wir jetzt zum Beispiel gespielt haben. Bei mir wäre es jetzt Stardew Valley. Ne? So zum Beispiel. Was hattest du gerade nochmal? Time Clickers? Ich habe jetzt Clicker Heroes habe ich offen. Clicker Heroes hast du offen. Ja, das wird unser Thema sein. Wir haben uns hier mal zusammen zu dritt hingesetzt in so einem kleinen, ich würde mal sagen, Büro-Man und Woman-Cave. Du darfst ruhig was sagen, Mike, ne? Du musst nicht leise sein. Sag einfach was. Sprich dazwischen. Die sind verdammt alt, oder? Die schmecken komisch. Die liegen auch schon ein paar Tage da. Die Berliner Ballen schmecken verdammt komisch und Mike hat es einfach gegessen. Ist auch gut. Sehr gut. Wir haben was zu trinken. Natürlich Non-Alk. Erstmal einen Schluck genommen. Wir machen kein Product Placement für Kevin, Captain Morgan oder Ficken oder so. Oder Vierfrucht, Nektar, Apple, Cranberry, Aronia, schwarze Johannisbeere aus Konzentraten. ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr so gerne trinkt. Hat zwar überhaupt nichts mit dem Thema jetzt gerade zu tun, aber ist okay. Wer will denn anfangen? Du, Dennis, nee, Mike, ich Mike. Ich würde Mike vorschlagen, weil dann kann Mike sagen, womit er angefangen hat. Was war denn dein erstes Spiel? Jetzt habe ich den Kopfhörer rausgezogen. Was war denn deine erste Konsole, die du so hattest? Ich muss mal kurz was reinstecken. Meine erste Konsole war die Sega. Sega! Nicht mit deinem Spiel. Doch, das war bei mir. Was? Ihr habt noch eine Sega? Ja, sicher. Welche Sega? Mega Drive. Nee, gar nicht. Ja, doch, Mega Drive, hier ist du kannst ruhig. Alter, ich hab sogar noch die Verpackung, wie krass. Ja, sicher, wir haben ja noch Spiele davon. Ja, uns fehlt nur ein Kabel dafür. Oh. Ja, wir haben Sonic gespielt. Boah, Sonic war so geil. Sonic, welche Teile denn? Der erste Sonic-Teil. Nur den ersten? Naja, die Konsole kam gerade raus. Ja, ihr habt die quasi zum Release gekriegt, oder was? Ja, mit so einem Special-Pack mit 3-4 Spielen dazu. Nice. Dann hatten wir so ein Ritterspiel, was ich... So ein Ritterspiel, das haben wir echt nicht verstanden. Bei so ein Ritterspiel musstest du so Untote kaputt hauen. Du bist halt einfach nur geradeaus durchgelaufen. Dann hatten wir... So ein Sportspiel, was wir nie gespielt haben. Und das Delfinspiel, Alter. Okay, ja. Yeah. Delfinspiel? Ja, so ein Delfin, du musst immer so hüpfen. Oh, ein Delfin, da musst du so hüpfen. Weißt du, ja. kennt ihr diese Bewegungen, die man so macht, wenn... Ein keine Delfin Ahnung, hüpft, so. Das ist die Delfin so, hüpft. So im Bogen, so. Sehr gut. Ach mein Gott, ich muss mal gerade die Kopfhörer abziehen, weil das hat mich voll irritiert. Ich habe alles doppelt gehört. Das war richtig dumm. Ich habe aber tatsächlich auch mit der Sega angefangen. Welches Spiel hast du gespielt? Was war das erste Sega-Spiel? Ich glaube, es war sogar auch Sonic. War das Sonic? Ich weiß gar nicht. Kam die Sega vor dem Amiga? Weil ich weiß noch, dass ich mal einen Amiga hatte. Nee, der Amiga kam danach. Nee, das war auch die Sega Mega Drive. Ja. Mike hatte so richtig geilen, wie heißt es? Traubenzucker? Nee, Traubenzucker. Wie heißt denn das? Puderzucker. Puderzuckerbad, Alter. Ja. Bei mir war es auch Sega und Sonic. Aber alle Teile. Ich hatte alle. Ich hatte sogar das Sonic Pinball, Junge. Ich hab's immer noch. Ja, bei Steam gab's ja jetzt vor kurzem hier alle. Du weißt schon, dass du dich umdrehen musst, damit man dich besser hört. Alle Sega-Spiele, also alle Sonic-Spiele von Sega reduziert. Also Spiele im Wert von 106 Euro für 25 Euro. Aber hätte sich nicht gelohnt, glaube ich. Gibt's das immer noch als Pack oder nee, so? Nee, aber nur ein Wochenende. Ach so, nur ein Wochenende. Ja, okay, das ist dann relativ lame, ne? Aber Sega war geil. Das Geilste fand ich ja sowieso, waren diese Bonus-Level. Ja. Wenn mit den Diamanten. Weißt du, was ich meine? Diamanten? Ja, wo du die Diamanten einsammeln musstest. Das, was richtig 3D war. Wo du, was heißt richtig Pseudo-3D, aber du konntest halt nur links und rechts und sowas drücken. Ne, das war nicht mein erster Teil. Warte, doch, klar war das bei den ersten Teilen. Aber daran kann ich mich nicht dran erinnern. Warte. Bonus. Ich kann alles googeln, ne? Wir sind ja in Zeiten des Internets, Junge. Und das ist sowieso alles geil, Alter. Nee, ich wollte auf Bilder gehen. Was habt ihr denn noch so gespielt? Hier, so war das zum Beispiel. Nee, Quatsch, wo du auch fallen musstest. Was? Oder das hier. Nee, nicht. Das hier zum Beispiel? Nein, Mann. Wo du nicht die roten Kugeln, nur die blauen durftest? Nein. Oder das, wo du links und rechts mit Tails? Nein, das da unten hatten wir. Das. Nein, links. Das. Ja. Ja, das ist aber das erste Level. Das war die Hillzone, Alter. Ja, aber da ist nichts mit Bonus links und rechts laufen. Hä? Sicher, wenn du genug Ringe eingesammelt hast, hast du ein Bonus-Level gekriegt. Dann bist du ins Bonus-Level gekommen, konntest da Leben farmen quasi. Ohne Scheiß jetzt. Du hast das jetzt nicht ehrlich getroffen. Hä? Ich hab schon die ganze Zeit. Ich bin echt irgendwie kacke. Ich hatte aber bei der Sega hatte ich auch so ein geiles Pinball-Spiel. Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Boah, wir hatten Pong. Pong? Was war? Pong. Ach so, mit den zwei, ja, genau. Das erste Spiel, ne, das es überhaupt Alter. Gibt, Alter. Ja, warte mal. Wir hatten Pong. Und wir hatten Pac-Man. Pac-Man? Pac-Man. Aber nicht auf der Sega. Nee, für welche Konsole hatten wir Pac-Man? Aber ich weiß, dass wir Pac-Man hatten. Pac-Man war auch geil, ja, das stimmt. Aber das habe ich immer bei dem damaligen Freund meiner Mutter gezockt, weil der hatte, glaube ich, ein Atari oder ein Amiga, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwelchen PC, die hatte ich aber nicht, ich hatte nur den Amiga damals. Dann bin ich aber auch habt ihr nach der Sega noch, was hattet ihr dann nach der Sega? PlayStation 1. Ohne Witz jetzt? Dann sind wir ja genau auf dem gleichen und, Level. Und Gameboy. Ja, aber der kam nach der PlayStation 1. Nach der PlayStation bei euch? Ja. Echt jetzt? Ja, mein erster Gameboy war noch der richtig allererste fette Klotz. Der Klotze, der graue Klotze. Ja, genau. Ja, der kam aber dann nicht vor der... Also wir hatten den erst nach unserer... Alter... PlayStation 1. Das war der Shit, dieser Gameboy. Ich glaube, ich war der Einzige in meinem Freundeskreis, der den noch hatte. Und alle haben mich ausgelacht, weil ich diese fette Klotz hatte. Und die hatten alle einen Gameboy Pocket oder Color, Alter. Den Color habe ich noch bei mir im Zimmer stehen. Den Color? Mhm. Welche Farbe? Gelb. Bah. Ich hatte damals dann den Color, der so durchsichtig war. Kennt ihr den, wo man die Technik... Du sagst jetzt gerade, gelb ist bar, aber der durchsichtige... Oh, der durchsichtige der war voll bar. Geil, Alter. Alter, der ist richtig bar. Der war richtig geil. Ja, sicher. Aber warte mal. Ich hatte nach der Sega auch den Gameboy. Ich hatte nach der Sega den Gameboy. Und da habe ich wirklich auch nur Pokémon drauf gespielt. Ich hatte die blaue Edition, mehr nicht. Mhm. Das war's. Das war mein einziges Spiel und das habe ich jahrelang gezockt. Und wie viele Spiele für ein Gameboy? Das letzte, was ich nur noch habe, ist die ist Goldene Edition Pokémon. Die goldene? Die hatte ich nie. Ich hatte Silber. Stimmt, ich hatte Silber. Und bei, war das bei Silber, also bei den ersten oder bei den zweiten Editionen, wo du halt am Rand von, wie hieß die scheiß Stadt nochmal? Hab ich vergessen. Hoch und runter oder ja, Oho und wie hieß der andere Spacko? Zapdos? Lugia. Ach, Lugia. Nee, den meine ich nicht, aber ich meine das mit dem Hoch und runter mit dem Missing No. Ja, das waren die alten Teile. Rot, Blau, Gelb, ne? Rot, Blau, Gelb. Wo du das alles entschieden konntest. Ich war der King, weil keiner wusste das und ich hab das durch Zufall herausgefunden. Wir haben das mit dem Speichern und dem Superball gemacht. Immer beim Speichern, wenn dieses Klingengeräusch gerade beendet, jetzt musst du ganz schnell den Game Over was machen und wenn du anmachst, dann hast du den zweimal. Echt? Dann hast du den einmal im Poké Center und einmal im Inventar. Und hast du dann so oft gemacht, dass du 50 hattest und hast dann 50 in den einen und dann 50 in den anderen, dann hast du zusammen dann 99 dann passend da rein und dann hattest du nur Superbälle, Meisterbälle und dann bist du einfach der Boss gewesen, rennst du durch die Gegend. Oh! Den kannst du immer nicht. Gefangen. Ja, dann musst du es immer ausmachen. Das konntest du auch mit Pokémon machen, dann hast du den zweimal immer gehabt. Einmal im Poké Center und einmal im Inventar. Kannte ich nicht. Musst du es dann irgendwie abgeben, also musst du ihn irgendwie rübergeben, wenn du speicherst, gibst ihn ins Poké Center ab und speicherst gerade und bei diesem Speichergeräusch, bei diesem Ding, ja, musst du ganz schnell ausmachen. Und dann machst du an, und dann ist der schon da, aber noch immer in deinem Inventar. Okay. Übrigens, was ich jetzt, was ich so im Kopf hatte, das erzähle ich jetzt einfach mal im Podcast, schneide ich nicht raus, wo du das jetzt gerade sagst hier von wegen, wo du das, dieses Bing erklärst. Ich habe mir überlegt, schneid das mit rein. Dann in dem Punkt. Im Hintergrund oder ich mache eine kleine Pause quasi, ich schneide quasi kurz dein Gespräch, was beende ich Bing? Kurz. Ja, dann nehme ich dieses Speicher-Bing mit rein. Das Speicher-Bing-Geräusch, willst du das jetzt suchen bei Google? Speicher-Bing-Geräusch. Ja, YouTube, Alter. Kann ich runterladen? Ich mach das schon. Ich schneide das sowieso, von daher. Ich glaube, ich merke gerade, du darfst gar nicht so laut sein. Das warst du. War ich gar nicht. Guck mal, du bist viel lauter als ich. Ja, weil ich direkt vorm Mikrofon sitze. Nein. Fast. Sicher, guck. Ja, und dann hatten wir die PlayStation 1. Und welches Spiel haben wir da gespielt, Mike? Enttäusch mich nicht. Spyro. Alter, oh, Spyro war so geil. Alter. Das war. Ich habe ein Spyro Plüschtier. Hast du das... hattest du das nicht sogar auf der Gamescom? Nee, hab das bei der letzten Comic-Con. Achso, okay, dann kann ich das nicht wissen. Aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass irgendjemand eine Spyro-Plüschtür gekauft hat. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Spyro war verdammt geil, wir hatten auch verdammt viele Spyro-Teile. Aber nicht ganz so. Du musst näher kommen, ne? Weil du bist einfach viel zu weit weg für das Mikrofon. So. Spyro war geil, das stimmt. Danach hatte ich aber auch die PlayStation. Was habe ich denn auf der PlayStation alles gespielt? Ich weiß es gar nicht. Auf der PlayStation, was habe ich auf der PlayStation gespielt? Jetzt könnte ich, weißt du, das sind nämlich so Sachen, die fallen mir jetzt ein. Jetzt könnte ich gut hier von SpongeBob 10 Minuten später. Ein paar Sekunden später. Guck mal, da lacht der Mike in sich rein. Und denkt, boah, ist der dumm. Ja. Alter. Ja, was hatten wir noch für Spiele? Wenn es übersteuert, weil wir lachen, tut mir leid. Habt ihr Pech, müsst ihr jetzt mitleben. RIP Headphone User. Ach, Crash Bandicoot, Junge. Ja, was haben wir nicht gehabt? Das haben wir aber Freunde gespielt. Ich hatte, glaube ich, auch nur den ersten und zweiten Teil. Harry Potter habe ich damals auch gespielt. Oder so ein Auto. Nee, das war die PlayStation 2. Kennt ihr diesen Crash Bandicoot Mario Kart Verschnitt? Crash Team Racing? Nee. Das hatte ich früher. Das habe ich gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Immer morgens, sonntags. Morgens habe ich das gezockt. Vorm Frühstück. Und dann kam meine Mutter rein. Mach jetzt mal die Scheiße aus. Und dann habe ich gesagt, geht nicht, ich bin gerade im Rennen. Heute wird man wahrscheinlich sagen, geht nicht, ich bin voll im Ranked. Ja, aber damals konntest du pausieren. Ja, hab ich aber immer gesagt, kann ich nicht. Ich muss speichern, hab ich gesagt, damit ich das scheiß Rennen noch zu Ende machen konnte. Ich kann jetzt nicht aufhören, ich muss noch speichern, hallo. Ist doch klar. Das ging beim Gameboy ging das auch nicht. Wenn du im Kampf warst, dann hat es keine Zeit für was anderes. Ja, konntest du mal flüchten. Nicht bei einem Trainerkampf. Ja. Ja, siehste, nicht bei einem Trainerkampf. Was gibt's denn für die PS1 noch für Spiele? Welche hattet ihr denn? Die graue oder die kleine? Die graue, nicht diese kleine Scheiße da. Die ja eigentlich die PS1 war, weil da stand ja sogar One drauf. Wir haben die PS1 viereckig, so ein rundes Ding. Ja, die graue. Aufgeklappt. Ja. Ja. Die andere ist auch grau, die kleine. Ja, aber die Standard, die. Ja, aber die, was hat die denn? Die war auch dafür? Danach, ne? Wir hatten nur gebrannte Spiele, wir hatten 1000 gebrannte Spiele dafür. Ja, damals war das ja auch nur so von wegen, ja komm hier. Ja, die umgebaute, so. Ey. Falls ihr irgendwas rascheln hört, das ist Mike. Der stößt hier nämlich die ganze Zeit Kartons rum. Ja, aber ich bin zu leise. Also Karton ist laut genug. Alter, guck mal, wie das ausschlägt. Das ist auch gleich Ausschlag. Boah, ja. Der war flach. Alles klar. Nee, PS1. Was hat mich denn noch auf der PS1 gezockt? Ich weiß es gar nicht. Es war, glaube ich, wirklich nur Spyro. Und Spyro hat mich irgendwann so angekotzt. Was? Angekotzt, aber weil ich andauernd verloren habe. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Habt ihr das komplett, also 100% gespielt? Alle Drachen? Ja, alle, und sowas? Wir haben alle Eier gesammelt, alle Drachen. Und ja, dass du alle Eier gesammelt hast, wundert mich nicht. Nee, deshalb habe ich welche und du nicht. Oh. Dann umgedreht, Alter. Scheiße. Ja. Ich weiß gar nicht. Was kam für die PlayStation raus? Das muss ich jetzt ohne Witz mal gucken. PS. Wir hatten auch gar keine Zeit dafür. Wir haben gar nicht so viel PlayStation 1 gespielt. Wir haben draußen gespielt. Da waren wir noch draußen. Da gab es noch keinen PC für uns. Da gab es noch kein LOL, willst du damit sagen? Ja, wir waren schon vor LOL, haben wir PC. Oder hier, wie heißt das? Fly Fliff? Ja, oder davor haben wir auch noch andere Spiele gespielt. WoW. Wir haben noch nie WoW gespielt. Ne, wie es im Intro gesagt wird, ne? Wir sind die Inkarnation eines fetten, hässlichen Klischee-Nerds. Ja, genau so. Wir haben noch nie WoW gespielt. Ich habe auch noch nie WoW gespielt. Werde ich auch nicht. Weil ich dieses Spielprinzip schon total scheiße finde. Deswegen finde ich LOL auch so bescheuert, weil wenn ich Attacken machen will, drücke ich die linke Maustaste, ja? Was? Dann mache ich alle Attacken, die ich will, oder Q. Ah nee, das ist ja Scheiße, QBE, ja, ne? Und mit der linken Maustaste greifst du an. Was willst du mehr? Controller, Junge. So, da drücke ich mich. Ich wollte gucken, welches Spiel es gibt. Gibst du den einen Pad? Wer ist das hier nochmal, das Pad? Was? So ein Gamepad. So, gib ich dem Gamepad und dann hast du da QBE drauf. Fertig. Du meinst den Steam-Controller zum Beispiel? Mm-mm. Warte. Das ist extra für einen ganz normalen Controller wahrscheinlich. Nee. Jetzt kramt er hier. Oder hier. Hauptsache Geräusche. Ja. Ach so. Ja. Das hab ich. Ich hab eine was hab ich? Was hab ich? Keine Ahnung. Hab ich vergessen. Ich G15 oder so. Ich wollte eine Liste mit Spielen haben. Sowas hab ich auch. Ja, von Timo. Jetzt fragen sich alle, wer ist Timo? Tja. Hättet ihr gewusst, wenn Timo gekommen wäre. Ne, Timo, wenn du das hörst, weißt du Bescheid. Die Top 100 PlayStation 1 Game List. Ich will jetzt wissen, was es für Spiele gab. Crash Bandicoot, ja, hatten wir ja. Final Fantasy, habt ihr sowas immer gespielt? Mm-mm. War auch nie mein Ding. Skull Monkeys. Doom, Final Doom. Jetzt scroll mal. Rayman, habt ihr Rayman gespielt? Ja, für den PC. Für den PC, ja, das ist auch wieder scheiße. Crash Bandicoot 2, das hab ich zum Beispiel gezockt. Medieval, fand ich auch immer richtig scheiße. Pac-Man gab's für die Playsee? Klar. Mega Man ist auch so ein Spiel, hab ich nie gezockt. Boah, Tetris, Alter. Tetris. Ah, genau, ich hatte noch Tetris für den Gameboy. Ja, hatten wir auch. Und warum hatte ich das? Weil es mit dabei war. Ja, das sagen ja alle. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das sagen nämlich alle. Aber es ist wirklich so, es war wirklich dabei. Was machst du? Ach so, du ziehst dich. Ich zieh mich. Ah, warte mal. Kennt ihr dieses Buff the Move? Ich weiß nicht. Wie ja, nee. Bubble Bobble. Kennt ihr? Kennst Was? Du? Nein. Bubble Bobble, kennst du nicht? Warte mal, das ist bestimmt mit hier drin. Spider-Man. Tomb Raider? Ja, aber... Oh, das ist uralte, verpixelte, aber... Hat mir gebrannt. Hat mir gebrannt. Tomb Raider. Und dann bin ich in ihrem Haus selber, du hast so eine Villa. Genau! Ich bin da nie weitergekommen. Ich auch nicht! Ich hätte da keinen Bock mehr. Und da war ich ja noch so ein kleiner Bub und da hatte ich richtig scheiße Angst vor dem Butler, weil der immer daher ging so. Die ganze Zeit so. Ich kam aus diesem Scheißhaus nicht raus. Und das war nur das Tutorial sozusagen. Spring da hoch, mach Doppelsprung. Ja, genau. Ich hab das nie geschafft. Hab ich nicht hingekriegt. War ein Scheißspiel. Voll das Kackspiel. Oder wir waren einfach nur mega scheiße. Ja, das glaube ich. Wir haben nicht mal das Tutorial geschafft. Ja. Jump Dash. Tomb Raider 2. Ja, genau. Alles klar. Tomb Raider 2. Gib mal her. War genau der gleiche Scheiß. Oh mein Gott. Was ist denn Parappa the Rapper? Kennst du nicht? Parappa the Rapper. Boah, Driver. Aber nein, Parappa the Rapper kenne ich nicht. Was ist das? Noch nicht. Driver? Driver, klar, habe ich das immer gespielt. Aber nicht auf der PlayStation 1. Doch, ich habe das auf der PlayStation 1 gespielt. Weißt du, was ich da gemacht habe? Ich habe nicht die Story gespielt. Ich habe gespielt, wie lange kann ich auf der Autobahn fahren, ohne dass mich einer rammt. Und wenn ich gerammt wurde, habe ich das Spiel ausgemacht, weil dann habe ich verloren. Das war mein Spiel. Das war Driver für mich. Und dann kam ja irgendwann Driver raus, wo du aussteigen konntest. Das fand ich dann scheiße. Das war, glaube ich, Driver. Ne, Driver 3. Ja, Driver 3. Mike, du hast gar nichts zu sagen, ne? Du sitzt. Alles, was der Dennis spielt, habe ich auch gespielt. Mehr kann ich nicht sagen. Aber du kannst ja deine Meinung zu etwas sagen, weißt du? Hier, CDR, Crash Team Racing. Das hattet ihr nicht? Nein, Mann. Das war voll geil. Das habe ich sogar als auf der PlayStation 3. Als Classic Game. Weil es voll geil war. Ja. So Sachen, das ist lustig. Ich kann nie sagen, von wegen, ich hätte sowas wie R-Types gespielt. Das haben wahrscheinlich voll viele gespielt. Final Fantasy war mir immer scheißegal, habe ich nie gespielt. Ich alle sagen, ist voll geil, außer neu hab nicht. Habe ich mich null für interessiert, bis ich einen Film davon gesehen habe. Den Film fand ich so geil. Tekken 3. Ja, ja klar. Tekken hatte jeder. Da kennt jeder Jin, Kazuma, Julia, wen gibt's noch? Kennst du Namen von den Viechern, wenn man so viel kloppt? Ja, sicher. Ich nehme Chiga, ich nehme den. Hayatsu, Alter. Hayashi, Mann. Der dann zu nur auf alle wurde. Tasten aufgekloppt. Ja, nur Tasten auf. Ja, habe ich aber damals auch gemacht. Ach klar, hier, warte, Eddie. Eddie. Eddie macht die beste Currywurst in Mittenöver. Was? Der macht die beste Currywurst, Alter. Das wird dann der nächste Podcast, wie Eddie Currywurst macht. Wir gehen morgen zu Eddie. Wir gehen morgen zu Eddie. Ah, aber Eddie? Ja. Der Typ, der Handstand macht mit seinen gespreizten Beinen dann und der dann sich so dreht. Der macht Pommes und Currywurst. Gran Turismo habe ich auch gespielt. Gran Turismo. Boah, war mein erstes Spiel für die PS3. Echt? Glaube ich, oder PS2. Zwei. Richtig scheiße. Wir haben die blaue PS2. Mit Findet Nemo dabei. Ah, ja. Mein Vater dachte dann, Findet Nemo ist scheiße. Hol ich mir mal Gran Turismo. Gran Turismo war so scheiße, dass wir Findet Nemo durchgespielt haben. Aber Findet Nemo war verdammt geil. Gib zu, Mike. Da war Findet Nemo, Alter, so alt schon. Ja. Und jetzt kommt erst Findet Dory. Ja. Also wir haben die blaue Playsy, kannst du gleich gucken. Die blaue Playsy, das war die Findet Nemo-Version. Ich wusste nicht mal, dass es eine Findet Nemo-Version gibt. Kannst du mal gucken. Gib mal eine blaue Playstation. Das war eine blau-silbrig. Ja, aber das war die Findet Nemo-Version. Station 2, ne? Ja, aber die richtig dicke noch. Naja, die fett. Nicht die andere. Meint ihr die? Nein. Also unsere ist einfach nur blau, nicht so geil. Ja, da, die blaue. Hm? Nein, links, daneben. Ja. Ach, die. Ja, die kenne ich sogar. Gran Turismo habe ich immer nur gezockt, weil ich unbedingt die Lizenzen schaffen wollte. Da kannst du ja Lizenzen machen. Ich hab's gespielt, ich fand das Spiel so scheiße. Das ist so ein behindertes Kackspiel. Ich sehe aber nicht. Oh, Tony Hawk. Yo! Tony Hawk. Yo. War das 2 oder 1, was ich gezockt habe? Da gab's immer so ein geiles Lied, da habe ich bis jetzt immer noch einen Ohrwurm von. Wie war das nochmal? Nee, das war gehört von Ebel. Ja, nee. Boah, das ist voll das geile Lied, Mann. Nee. Weiß ich auch Ohrwurm. Ich weiß es nicht mehr. Aber da gab es voll das geile Lied, da bin ich voll drauf abgegangen. Metal Gear Solid ist ein Spiel, was ich unbedingt wirklich noch nachholen will. Aber allein wegen Kiste. Ja, weil du dich als Kiste... Wir waren auf der Comic-Con und auf einmal rennt eine Kiste durch die Gegend. Und dann so alle, hey, was ist das? Auf einmal guckt er raus und dann, ja, es ist Snake. Snake! Alles klar, PS2 hatte ich nie. Hä? Ich hatte nie eine PS2. Weil, weiß ich nicht, ich glaube danach, danach hatte ich eine N64. Ich habe auch eine N64, aber die funktioniert nicht. Was hast du darauf gespielt? Nichts, die funktioniert nicht. Die funktioniert nicht. Als sie noch funktioniert hat, meine ich. Die hat nie funktioniert. Ich hab die mir für 15 Euro gekauft und dachte, sie funktioniert. Also, wenn du dir eine Konsole für 15 Euro kaufst, dann solltest du schon mal drüber nachdenken, okay, da kann was nicht stimmen. Ja, ich hab... Ja. Ja, ja. Falls ihr übrigens euch fragt, was der Dennis die ganze Zeit macht und was dieses Klick-Klick ist... Das hört man gar nicht. Doch, das hört man. Ja, das hört man nicht. Nein, das übersteuert nur. Ja, echt mal, das übersteuert gar nicht so. Nee, ich hatte N64, darauf habe ich, kann ich ja mal kurz sagen, hier natürlich Super Mario N64 gespielt, Donkey Kong N64 und das war's. Glaube ich. Mehr habe ich nicht. Ah doch, und Star Fox. Kennst du Star Fox? Kennst du nicht, ne? Nee. Kennst du nicht, ne? Ist mit dem Fuchs. Ah, und Sterne. Sterne? Ja, Sterne. Ja, aber im Weltall. Nee. Und ein Frosch. Und ein Esel. Und der Frosch, der heißt, wie hieß der? Fippi? Tippi? Flippi? Warte, muss ich jetzt gucken. Scheiße. Das interessiert mich jetzt. Star Fox. Interessiert dich das wirklich? Ja, es interessiert mich gerade ohne Scheiß. Ich mach mit Scheiß. Star Fox. Spieleserie. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ich das. Ist ja nicht langweilig oder so, aber knack. Ich glaube, dem ist wirklich. Sleepy hieß der. Genau, Sleepy. War ganz nervig, der Typ. Was, dir ist langweilig? Mm-mm. Dann kannst du ja. Dann kann jetzt ja Mike mal sagen, was er als nächstes so gezockt hat. Was war deine nächste Konsole? PS2 ja, hast du gesagt. PS2. Mit Need for Speed. Was? 1. Underground 1. Underground 2, was verdammt geil war. Das stimmt, weil da konntest du Fotos machen, ne? Und, ja, und genau, und Hydraulik, genau. Und Boxen hinten rein. Stimmt, da konntest du so richtig krass tunen, ne? Das war richtig geil. Und dann kam Most Wanted. Das alte Most Wanted. Das war richtig geil. Und jetzt kam das neue Most Wanted raus. Und ich dachte, boah, das ist wie das alte, nur in geiler. Was ist? Übrigens, für alle, die Most Wanted für einen PC haben wollen, das ist, falls ihr es noch nicht wisst, für Origin kostenlos. Das gibt's jetzt aufs Haus. Für immer halt, ne? Kostenlos. Warum? Keine Ahnung. Aber kannst du dir bei Origin kostenlos runterladen. Ich hab bei Origin letztens alle Battlefront Teile. Genau. Nee, Battlefield-Teile. Aber Battlefront. Battlefront, ja, Star Wars Battlefront 2. Und 1. Und 1, ja. Für die PlayStation 2. Gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Echt? Mhm. Und Lego Star Wars. Und Lego Star Wars. 1 und 2. Lego Star Wars war auch krass. Ich kann zu der PS2 gar nicht viel sagen. Weil wenn ich PS2 gezockt habe, dann war das meistens bei Freunden. Nee, ich mache jetzt hier. Ich sag morgen. Zum Ketten. PS2 habe ich wirklich nie was gezockt, glaube ich. Also, aber vor unserer PS2 hatten wir aber schon einen PC. Nein, ich habe nicht ins Glas gepisst, ich habe was eingeschenkt. Weißt du, was wir auf dem PC gespielt haben? Lego. Ja, mit dem Pizzaboot. Mit dem Pizzaboot, mit Peppa. Lego? Du kennst nicht Lego für PC? Boah, warte mal, ich habe gerade eine andere... Nein. Mit Peppa? Nee. Lego für einen PC mit Peppa? Gib mit Peppa, da verdammt nochmal Lego für PC mit Peppa ein. Lego von... Wenn du das nicht kennst, dann... Was? Lego für einen PC mit Peppa. Peppa. So. Genau so habe ich das jetzt eingegeben. Jetzt, was ist das erste? Insel. Lego-Insel. Lego-Insel? Ja, Mann, Insel. Das ist Lego-Insel. Mit Peppa, Alter. Peppa Pepperoni ist der. Du musst dir mal Pizza ausliefern für die Gefängnis-Typen. Lego? Ja, da gab es ein Lego-Spiel. Ja, das war verdammt krass. Ja, du kannst Sachen aus Lego bauen und damit durch die Gegend fahren. Das war verdammt geil. Und Gebäude. Ja, da siehst du noch, wofür das ist. Plattform Windows 95, 98 ja. Und XP. Oha, Alter. Ja. Steht da irgendwo Erscheinungsdatum oder sowas? USK-Freigabe 0. Boah, ja, war er war mindestens ab 6 schon, weil die konnten da Feuer spucken und Leute töten. Skelette waren da drin. Ja. Erscheinungsdatum 28. März 2001. Wisst ihr mal, welches Datum wir gerade sind? Nach meiner N64 bin ich aber zum Amiga gegangen. Kennst du Amiga? Ja, ich boah, bin ich glaub, so in den Amiga rein, so klein ja. War ich, Junge. Boah. Und so groß war der auch. Du musst dir vorstellen, das war, weißt du, was ein Amiga ist? Weißt du das? Sohle. Nee, ist ein PC. Amiga ist quasi ein PC. Ja, ich gucke. Also Amiga. Ich war mal in einem Windows-Rechner drin. Amiga 500. Ja, ich war auch schon oft in Windows. In einem Windows-Rechner drin. Mit der Hand, ne? In irgendeinem Museum gab es so einen riesigen Rechner, dass man da reingehen konnte. Da gab es so riesige Tastatur, dass du auf die Tastatur springen konntest, damit die da was. Ich glaube, das kenne ich sogar. Und darauf habe ich richtig geile Amiga-Spiele gespielt, von denen ich absolut keine Ahnung habe, wie die heißen. Und das war auf jeden Fall so ein Spiel, wo du quasi Tower Defense gespielt hast oder sowas. War das Tower Defense? Oder sowas wie, kennst du StarCraft? Nein. War das jetzt StarCraft ironisch? War mega, Alter. Nein, nicht. Krass. Nein. Krass. Alter, pass mal auf. Weißt du, wie die Spiele damals auf dem Amiga aussahen? Age of Empires. Age of Empires. Alter, wieder hat's kaputt gecheatet. Schlimmer als GTA. Was? Boah, stimmt, GTA habe ich sogar auch auf der Play. Nee, habe ich nie gespielt. Durfte ich gar nicht haben. So einen richtig jung. Alten Laptop. Ja, aber so richtig alt. Aber so ein dicker Laptop. Habt ihr das, Alter. Habt ihr das dann zu zweit gespielt? Ja. Mit einer Tastatur oder sowas? Und zwei Mäusen? Ja, nee, wir haben den gespiegelten Monitor hatten wir damals schon. Also, wir haben zwei Laptop und einen Monitor dran gemacht. Hm? Und den Monitor dann gespiegelt. Und dann haben wir irgendwie gespielt zu zweit. Oder wir haben einfach nur, der eine hat geguckt und der andere hat gespielt. Das war jetzt extrem lustig. Age of Empires, war das nicht das mit den Häuser bauen und sowas? Ja, ja, genau. So ein Aufbauspiel und ja. Dann gegen die anderen antreten. Und mit dem Cheaten. Und die tot machen. Mit dem Cheaten. Cheaten ist bei mir nur bei Sims gewesen, beim PC. Ja, und zwar Sims war das bei Sims 3. War das Sims 3? Und zwar den Cheat Rosebud. Und für Rosebud hast du damals 50.000 Simoleons bekommen. Das weiß ich noch ganz genau. Das war mein Cheat, Alter. Ich habe noch nie Sims gespielt. Du hast nie Sims gespielt? Nein, noch nie. Was? Ja. Alter, ich habe sogar mit einer Freundin Sims 4 gespielt und habe da Tausende von Mods rausgesucht und installiert. Und wir haben das teilweise gesuchtet und haben, ohne Witz, wir haben morgens angefangen, Sims zu spielen und haben nachmittags aufgehört mit der Charaktererstellung. Ja, und dann haben wir 5 Minuten das normale Spiel gespielt und dann mussten wir weg und dann hatten wir keine Lust mehr. Ja, und was macht man bei Sims? Was ist der Sinn bei Sims? Ja, du hast halt einen eigenen Haushalt und musst... Ja, habe ich jetzt hier auch. Und ich will die auch nicht hier aufräumen. Ja. Ja, aber da musst du nicht aufräumen. Nicht? Ja, doch, eigentlich schon. Dann machst du halt Sachen. Und das... Sims ist halt ein Aufbauspiel, du hast dein eigenes Haus, du kannst eine eigene Familie machen, kümmerst dich dann über die, um die Leute. Was willst du sagen, Mike? Ich will nichts sagen. Du guckst aber so, so, ich will was sagen, aber ich weiß nicht was. Der will was trinken. Ach so, der will was trinken. Ja, krieg ich ja nicht. Okay, Sims hat keiner gespielt. Gut. Fand ich auch scheiße, Sims. Kann man jetzt einfach mal so sagen. Ich kann ja mal in meine Bibliothek gucken. Was hast du noch? Wie viele Stunden er gespielt hat? Was? Nee, Sims habe ich hier gar nicht. Danach kamen Browser Games auf PC. Oh, oh, oh. Boah, warte mal. Da können wir eigentlich mal so einen kleinen Umschwung machen in wann hattet ihr das erste Mal Internet? Was dann mit den Online-Spielen zusammengeht. Alter. Die erste Berührung mit dem Internet. Das ist ungezogen. Das ist bei der Internet. ICQ. Wann hat man ICQ das erste Mal? Ich weiß noch, dass mein erstes Mal im Internetcafé war. Das klingt total scheiße, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Nein, ich hatte nicht zum ersten Mal Sex in einem Internetcafé. Hallo hier aus dem Schnitt. Nur mal ganz kurz. Ich hatte niemals Sex in einem Internetcafé. Ich will das nur mal kurz so sagen. Ja, was habe ich da genau gesagt? Nee, ernsthaft. What the fuck? Was habe ich da gesagt? Okay. Weiter geht's. Weißt du, und Mike trinkt auch noch Ficken. Passt ja gut. Da habe ich mich auf Knuddels angemeldet, Junge. Knuddels. Nee, das hatten wir nicht. Nee. Was? Nee. Ihr wart nicht auf Knuddels? Nicht. Wir hatten ICQ. Wir hatten ICQ. Okay, dann bin ich noch älter, Junge. Ja. Ja, okay, und, ich bin älter. Dann waren wir, wir hatten so geiles Internet, dass immer, wenn das Telefon geklingelt hat, unser Internet weggegangen ist. Automatisch. Hm. So. Also noch dann. Also wenn man abgenommen hat. Also wenn man nur abgenommen hat, dann war das Internet weg. Wenn es so geklingelt hat, dann nicht. Und wir waren Online-Spiele gespielt. Wir haben Dark Orbit gespielt. Dark Orbit? Ja, weiß nicht, ob du das kennst. Ist das, ja, doch, aber das ist es. Game. Ja, aber das ist das nicht mittlerweile mega rechenintensiv, dieses Spiel. Ja, es gibt's wieder, ja. Ich wollte gerade sagen. Ja, auf jeden aber Fall, wir haben es gespielt. Und wir waren richtig gut. Wir waren irgendwie in der Top 10. Wir haben, ESL Platz 1. Ne? Wir waren so richtig gut. So richtig gut, ne? Und dann waren wir immer mitten im Fight und dann hat das Telefon geklingelt. Und wir wussten, wenn jetzt jemand dran geht, nein! Wir sind im Fight. Nicht ans Telefon gehen! Und dann hatten wir mal einen Kollegen, der hat uns angegriffen und im Fight uns angerufen. Der hat uns angerufen. Boah, das. Aber dann ist doch sein Internet auch weg. Nein! Der hat das bei sich zu Hause. Das war nur bei uns weg. Ja, nein, aber ich meine jetzt so von wegen, wenn das bei euch damals so war, dann hätte das doch... Nein, das war nur bei uns im Haushalt so. Okay, krass. Weil wir ein Faxgerät als Telefon hatten und das hat irgendwie voll die Internet gezogen. Okay. Das war schwierig. Das war schon krank. Mit dem ISDN 56K Modem noch, ne? Wahrscheinlich. Das war so schlimm. Was man immer noch gehört hat. Wie hieß das? Was habt ihr gespielt? Dark Orbit. Das ist ein Browser-Game, wird dann nicht drin sein. Ja, ich hab gedacht, ich hätte das in Steam mal irgendwie gesehen. Oder? Nein, das ist nur ein Browser-Game. Das ist nur ein Browser-Game. Ich muss gerade mal. Ich mach mein Looky-Looky. Des Weiteren könnt ihr mal. Ich habe Videos auf YouTube, hab ich. Ich. Ja, ich will mir Bilder angucken. Dark Orbit. Ja, wir waren richtig gut auf den Ami-Server. Warum hat bei den Deutschen Schiss, dass ihr beleidigt? Hurensohn! Nein, wir haben die immer beleidigt. Die kleinen 13-Jährigen. Ach, ihr wart dann die 13-Jährigen, ne? Ja, waren wir doch die 13-Jährigen. Das! Oh. Und danach kam halt Fliff. Das haben wir auch jahrelang Fliff? Gespielt. Also dieses F-L-Y-F-F. F-F. Das haben wir jeder auch jahrelang gespielt. Fliff, Fliff. Jeder spricht das anders. Ja. Ja. Fly-FF. Fly-FF. Jeder spricht das anders. Stimmt, Fly-FF kenne ich sogar auch noch. Aber ich habe es nie gespielt. Das gleiche Spiel, wovon wir reden. Ja? Das gleiche Spiel. Ja, ja, ich weiß. Ja, aber das haben wir auch lange gespielt. Du weißt, dass du ein Stück lauter reden musst. Ne? Du bist auch schon wieder 5 Kilometer weit weg vom scheiß Mikrofon, ey. Ich darf das die ganze Zeit hoch und runter pegeln, nur wegen dir, ne? 40 Minuten habe ich schon, Junge. Verrückter Mongo, Junge. Wer weiß, aus welchem Film das ist, der kann mir Bescheid sagen. New Kids. Boah, jetzt hast du alles verraten. Spoiler alert. Oh, er hat auch schon was getrunken, ne? Ja, ich ja auch. Aua! Ja, aber deswegen. Aua! Ja, übrigens, du Follower, hast du deine tolle Jessica-Tasche überhaupt mitgenommen? Ja. Echt? Ja, das ist nicht meine. Ich habe meine mitgenommen. Na, lass mich mal kuscheln hier, rutsch mal. So. Na, warte. Hallo. Jetzt hast du voll übersteuert. Mega. Okay, alles klar. Wo waren wir? Ja, ich habe mit Knuddels angefangen. Aber die Zeit war sowieso geil, wo man gerade Internet hatte, weil da hatte man ICQ, MSN. Hattet ihr MSN? Nein. Alter, Wir brauchten nur ICQ. Wir waren die Babos, Alter. Wir wussten unsere ICQ-Nummer sofort auswendig. Ich nicht. Ich habe die immer wieder vergessen. Musste mir ein neues ICQ-Account machen. Alter, ich weiß die meine jetzt noch, Alter. Wer mich auf ICQ adden will. Alter, ich habe die 306255. 306255. Das ist dabei ganz wichtig. Warte. 2000 Jahre später. Dann nochmal drei noch was. Du kannst bis jetzt immer noch auswendig, merkt man. Halt die Fresse, ich wusste die gerade auswendig, dass ich gerade voll verwirrt. Ich geh mal gucken. Nein. Keine Ahnung, ich weiß meine aber auch nicht auswendig. Es gibt jetzt ganz neu im App Store die ICQ-App. Die wurde jetzt geupdatet. Die sieht jetzt aus wie WhatsApp, aber mit deiner ICQ-Nummer. Oh Mann, Alter. Ja. Wie dumm. Wie dumm. MSN war früher richtig geil mit den ganzen GIFs, Alter. Ja, aber warum ist denn ICQ dumm? Weiß ich nicht. Das ist vielleicht besser als WhatsApp. Nein. Wer benutzt heute noch ICQ? ICQ ist mittlerweile so 2001, Alter. Genauso wie MSN. Obwohl MSN früher voll geil war. Und du warst früher voll der Badass. Ich war damals bei AOL angemeldet. Wir hatten AOL-Internet. Ich habe früher immer diese AOL-CDs gehabt und versucht, damit ins Internet zu kommen. Ohne Verbindung zum Telefonanschluss, weil ich gedacht habe, die CD reicht. Ich war richtig dumm, Alter. Ich war richtig, richtig dumm. Der Wille zählt. Ich bin heute immer noch dumm, aber ne? Ich meine. Meine WLAN-CD. Genau. Meine WLAN-CD. Sehr gut, Alter. Da konnte man früher schon drüber stolpern. Verstehst du? Wegen WLAN-Kabel. Boah, war das schlecht, ey. Nee, aber MSN, da warst du früher schon echt der Ficker, wenn du da ein perverses Porn-GIF hattest, Alter. Weil du konntest ja immer so GIFs verschicken. Weißt du, so Emojis, Alter. Wie konntest du dann... Machst du recht? Ja, machst du recht? Das ist ein Schaf, das mit einem Maschinengewehr, auf die drauf gerannt kam. Ja, nein, aber da konntest du alles halt als Emoji machen, jedes GIF. Weil dann hast du quasi dieses GIF gehabt, dann hat einer dir ein GIF geschickt so. Und dann hast du gesagt von mir, ey, ich schick mal neue GIFs, Junge. Und dann hat er dir neue GIFs geschickt, Junge. Dann hast du auf Rechtsklick auf das GIF gemacht, hast einen neuen Namen gegeben. Geh mal auf Steam. Und dann gehst du auf Steam. Geh mal auf mein Profil. Ich hab ein neues GIF. Schon wieder ein neues. Ja, du hast ein cooles. Ja, ein neues GIF, ja. Ja, ich hab ein cooles. Wie kann ich auf das Bild klicken? Steam-Profil. Oder so. Ich hab einmal mein altes. Ich weiß nicht, ob du mein altes kennst. Warte, das war schon eine. Das ist mein altes. Ja. Warte. Und jetzt habe ich ein neues. Das, oder? Ja. Achso, man kann plus eins machen. Ah, oh, weiß ich gleich. Pokémon. Mit einer Einspielung auf? Weiß ich nicht. Scroll einen Millimeter runter. Totoro. Ach so. Die stehen im Regen mit Regen, Totoro. Ach so. Ja, ich kenne Totoros nicht. Du kennst Totoro? Ja, schon. Mein Nachbar, oder wie heißt er, mein Freund, oder mein Nachbar Totoro? Kennst du nicht? Kennst du denn das wandelnde Schloss? Darüber können wir auch mal einen Podcast machen, über so Kinderserien. Ja, aber du kennst das nicht? Nein, echt nicht. Shame on you. Kenn ich wirklich nicht. Ah, mein Mensch schläft ein, Alter, ohne Witz. Ich kann mir das den ganzen Tag angucken. Ja, ich auch. Und deshalb habe ich das ja hochgeladen. Alter, jetzt darfst du wieder nicht so laut sein. Alter! Spasti. Ja, aber Internet war schon eine coole Sache. Was hatte ich denn? Ich weiß gar nicht mehr, bei welchen Konsolen wir stehen geblieben sind. Oder ja, wir sind schon Konsolen. Wir sind PC, sind wir jetzt wieder. Wir sind jetzt beim PC. PC Hajni. Okay, Hajni. Doch, PC hatte ich, klar. Aber ich hatte schon, ohne Witz, und das ist jetzt keine Lüge, ich hatte immer, bis zum heutigen Zeitpunkt, den schlechtesten PC von all meinen Freunden. Na, es ist immer so. Wir hatten den schlechtesten, immer. Hallo, wir hatten richtig den schlechtesten. Ja, aber jetzt zum Beispiel habe ich sogar, wahrscheinlich kann ich nicht mal LOL zocken, ja, und alle, die ich kenne, können LOL zocken. Verstehst du? Geht in den Kopf rein hier? Ja, wer übersteuert hier? Ische. Eine Ische? Eine Ische. Ja. Was konntet ihr denn auf dem PC spielen, außer Lego Insel 2 und Age of Empires auf dem Laptop? Ja, wir konnten nur Age of Empires spielen. Pinball. Boah. Ach mal, das vorinstallierte Pinball. Ja, Windows klar. Damals. Ey, ja. Das war mega geil. Alter, ich habe den Highscore, den größten, höchsten Highscore der Welt. Ich habe jetzt, bin ich sowieso voll auf den Pinball-Trip. Weil die Rocket Beans zum Beispiel, ohne Werbung zu machen, Rocket Beans, ne? twitch.tv/Rocket Beans, wir haben keine Werbung gemacht. Die haben ein Format, das heißt Tilt. Und da geht's wirklich nur um Flipper. Also um diese Flipper-Arcade-Dingers. Die man links und rechts drauf drückt. Kling, kling, ja, genau. Kling, kling, kling. Zum Beispiel. Und halt allgemein nur um Flipper. Und das hat mich so fasziniert, wo ich mir dann gedacht habe, also ich hab voll Bock auf Flipper. Flipper ist geil, Junge. Kennst du Flipper, die Serie? Werden wir fliegen? Flipper, bald wird er kommen. Das schneide ich raus. Ne, das schneidest du raus. Habe ich eh vergessen. Flipper Windows. Hast du noch Minesweeper? Wo man einfach legt. Ja. Das heißt nicht Minesweeper, das heißt Minesweeper, glaube ich. Weißt du, erst will ich voll den Knowledge droppen und verkackt's. Voll, ey. Das hier war das. Das kannst du berechnen. Ja, aber erstmal muss man das verstehen. Und ich habe das nie verstanden. Ich habe immer geklickt, Bombe, scheiße, ich verloren. Das, ne? Ja. Space Cadet. Alter, gibt's das noch? Warte mal. 3D Pinball Space Cadet. Ich gebe einfach Space Cadet ein. Space Cadet. Voll drum. Cadet. Wo bist du denn jetzt? Ich rolle. So fett bist du gar nicht. Jetzt ist Dennis verschwunden, alles klar. Was hast du denn auf dem PC gespielt? Hattet ihr beide einen PC? Wir hatten den gleichen. Wir waren Geschwister. Nicht denselben? Boah, was ist jetzt der Unterschied zwischen den gleichen und denselben? Ne? Derselbe ist, wenn es das Eigengerät ist. Das gleiche ist, wenn das Eigengerät zweimal da ist. Kadett. Boah. Das muss ein C sein. Du hast ein Gadett hingeschrieben. Was? Space Cadet mit C. Und nach einer Zeit haben wir einen zweiten PC. Der stand im Wohnzimmer. Wir hatten so ein großes Wohnzimmer. Was? Muss näher ran. Also wir hatten ein großes Wohnzimmer und dann einen kleinen Raum, der da angrenzte. Und da war dann der PC drin. Und dann immer abends, wenn unsere Eltern so Fernsehen geguckt haben, musste ich dann ganz leise tippen, damit ich die Video schicken. So wie in der alten Wohnung, oder was? Quasi. Wo der PC noch im Dings stand. Im Wohnzimmer. Deiner oder so? Scheiße, ich hab keine Ahnung. Also so ähnlich, ja. Das ist voll die Assi-Mischung. Krass, Alter. Ja. Okay. Dennis guckt jetzt mal kurz. Mike redet einfach jetzt gerade mal gar nichts. Und ich gehe jetzt wie angekündigt erstmal pissen und ihr geht in die Werbung. Also, bis gleich. Tschüss. So, und damit herzlich willkommen zur Werbung. Ja, ich könnte ja jetzt Werbung machen für irgendetwas oder irgendwas, aber stattdessen melde ich mich aus dem Schnitt nochmal und möchte mal kurz anmerken, bevor ich das vergesse, weil jetzt gerade weiß ich's und dann behalte ich's auch. Falls ihr merkt, da sind so ein paar Sachen irgendwie komisch und da setzt ein Gespräch komisch ein, das liegt daran, dass mein PC irgendwie Faxen gemacht hat und während der Aufnahme mal Gespräche zusammengecroppt hat. Also dann ist es plötzlich abgehackt und es fängt auf einmal von ein auf die andere Sekunde woanders an. Deswegen sind da ein paar Sachen rausgeschnitten, sind keine wichtigen Sachen. Auch die meisten lustigen Sachen sind auch wirklich drin, also keine Sorge. Nur mal dazu und jetzt ist die Pause mal vorbei und es geht weiter mit Part Nummer 2, also nach der Pause, bis dann wieder eine Pause kommt. Viel Spaß. Oh mein Gott. Ratchet und Clank, Mike. Boah, weißt du, Ratchet und Clank gesuchtet haben, Alter. Ey, weißt du, das hat dir... Das kam nur schon für die PC. Ja, komm, ihr redet nicht da, ihr redet hier. Komm. Do your job. Und da sind wir wieder, meine Lieben, raus aus der Werbung. Boah, wir haben Ratchet und Clank so gesuchtet, ne? Also, du bist voll übersteuert, Junge. Wir haben nämlich gerade noch ein bisschen was geguckt und da hat er gesehen... Ja, voll ich weiß nicht warum, wieso, was, ja, keine Ahnung. Da haben wir gesehen Ratchet und Clank und wollten die gerade darüber reden und dann ist so, ja, nee, das kommt mit dem Podcast, Junge. Und jetzt erzählt mal, wie geil habt ihr Ratchet und Clank gespielt, hä? Boah, und jetzt fällt euch wie geil an. Wir das gespielt haben. Ja, wie geil. Ich glaube, wir haben voll abgesackt. Mit einem halben Ständer, ne? Mhm. Nee, wir haben das durchgespielt und dann nochmal durchgespielt. Boah, gut, dass das voll ignoriert wird, ey. Und nochmal durchgespielt. Wir haben 3 Teile gehabt, jedes haben wir voll oft durchgespielt. Aber richtig oft. Ratchet und Clank war bei mir immer so, ja, okay, Boah, ist so ein scheiß Roboter und so ein scheiß Fuchs. Ist ein Fuchs. Was? Ein scheiß Roboter und ein scheiß Fuchs? Du kannst fand riesig werden, Alter. Fand ich mega ätzend. Ja, geh du mal Ponyhof spielen, ey. Das war das geilste Spiel der Welt. Ponyhof war das geilste Spiel der Welt. Ja, Ratchet und Clank, ey. Ratchet und Clank, ey. Wenn du das nicht magst, dann... Ratchet und Clank, keine Ahnung, nee. War nie irgendwie bei mir. Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe auch nur so einen der neueren Teile. Ich habe nie die ersten gespielt. Aber das war irgendwie nie so ein Ding für mich. Unverständlich, ne? Kann ich nicht. Ich kann ihn nicht verstehen. Du hast Billionen von Waffen. Du kannst alles kaputt machen. Mike, weißt du, der RIDA? Der RIDA. Das ist die Todeswaffe. Das ist die härteste Waffe im Spiel. Und RIDA steht für reiß ihnen den Arsch auf. In Teil 1 gab es den RIDR1, in Teil 2 den RIDR2 und in Teil 3 den RIDA3. Die Waffe heißt, wurde erst in Teil 3 veröffentlicht, dass sie Reiß ihnen den Arsch auf heißt. Und es kommt einfach aus der Knarre Millionen von Schüssen raus. Ja, habe ich wie gesagt nie gespielt, von daher kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Aber okay. Man konnte es im Splitscreen spielen, du konntest es zu zweit spielen. Tekken konntest du auch zu zweit spielen, ja, und konntest jemand den Arsch aufreißen. Ja. Du kannst doch im Real Life jemand den Arsch aufreißen. Ob das so schön ist, weiß ich nicht, aber ist möglich. Mann. Ratchet and Clank. Nee, war halt kein Spiel für mich. Ich hab halt guck mal, ob es das für PC gibt. Jetzt muss ich auch noch gucken, was ist das bei Steam? Ja, guck mal, ob es das bei Steam gibt. Ratchet. Sicher. Ich bin ja die ganze Zeit mit irgendwelchen Dingern. Ja, aber selber. Ich muss googeln. Eben, du spielst mit PC. Klar, Ratchet und Clank. Wird da so geschrieben? Ratchet. Rachet. Ratchet. Jetzt bist du voll übersteuert. Ratchet. Was hast du überhaupt für einen PC da dran hängen? Meinen. Gibt's nicht. Ich hab das so geschrieben, ich hab das nur so gesagt. Oh, Red, Chat und Clank, Stimmen, gucken wir jetzt. Nee. Viele. Es gibt nur eine Gruppe, die Red, Chat und Clank heißt. Toll. Wahrscheinlich ein Forum. So Fanboys. Ja. Toll. Ja, PC, ne? PC habe ich auch nichts gespielt, weil mein PC zu schlecht für jedes Spiel war. Ich hatte mal so eine Demo-CD, da kam so eine, kennt ihr die Addams Family? Ja. Kennt ihr dieses, nee, wie ging das? Kennt ihr das nicht? Ich kenne das, aber... Das ist irgendwie so, das ist von The Addams Family, glaube ich, ja. Das kann ich damit nicht verbinden. Auf jeden Fall war das eine CD, da waren ganz viele Demos drauf. Und früher waren Demos da geil. Und selbst die Spiele konnte ich nicht spielen, deswegen habe ich irgendwann aufgehört. Ich hatte auch früher ein Spiel, das heißt Revolt. Das war so ein, da hast du, es war ein Racing-Game und da hast du ferngesteuerte Autos gespielt. Was total bescheuert war. Weil ist ja klar, dass du ferngesteuerte Autos spielst. Das hatte ich auch. Revolt? Warte. Das lief sogar teilweise bei mir. Aber davon hatte ich auch nur die Demo. Und dann hatte ich das auf der PlayStation 1, glaube ich. Hier. Weißt du, was wir noch gespielt haben? Raving Rabbit. Das sind die Rabbits aus, Sprich wenigstens so laut, dass es doppelt von dem ist. Oder komm näher Rabbits. Ran. Raving Rabbits. Hab ich auch nie gespielt. Raving Rabbits. Das sind Rabbits. Die kleinen... Diese Hasen. Aus Rayman. Ja, ich weiß. Ja, und... Fand ich auch immer scheiße. Du bist scheiße. Ja, Entschuldigung. Das Spiel mit ferngesteuerten Autos in Computerspielen. Ey, das war das Einzige, was ich spielen konnte. Ja, mein PC ist halt scheiße. Dann, weißt du, was wir noch gespielt haben? Nee, wenn wir keine Spiele mehr hatten und da Internet weg war. Achso, dann nicht, Leute. Dann sind wir auf Paint gegangen und haben da dann rumgekritzelt und haben dann die Felder ausgemalt, die dann dabei entstanden sind. Boah, Alter, ja, aber das habe ich auch gemacht. Weil wir keine Internet hatten. Das war das Photoshop von gestern quasi. Ich benutze auch kein Photoshop. Ich benutze immer Paint, wenn ich was male oder wenn ich was fertig mache. Paint. Das ist unkompliziert. Jeder versteht das. Ja, ist so. Paint ist doch eigentlich eher immer dieses Programm, wenn man nicht gerade dieses komische Tool hat, wo man einen Shortcut benutzt und man dann ein Bild von dem Screen macht. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Push. Ist so ein Plugin, das kannst du runterladen, dann kannst du eine Tastenkombination machen. Druck. Und dann kannst, Druck. Ja. Machst du es ja, gleich genau. Und Druck, da, oder ja, aber du kannst dann halt so und dann lädst du es hoch, dann kannst du es als Link direkt versenden. Dann wird es irgendwo hochgeladen. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall ist Paint eher so dieses Programm von wegen Druck. Paint öffnen, einfügen, speichern, verschicken. Tschüss. Ja, genau. Und das ist Paint. Ja. Yeah, mehr macht man mit Paint auch nicht. Doch, Sachen ausschneiden und anmalen. Ich weiß noch, wie ich früher PowerPoint entdeckt habe und gedacht habe, boah, damit kann man voll geilen Wallpapers machen, ne? Weißt du warum? Weil man konnte da ja mehrere Bilder übereinander legen. Übereinander oder nebeneinander legen und da so Effekte drauf machen, damit das so aussieht, als wenn das 3D wäre. Und dann war das voll cool, Junge. Und das war voll scheiße, wenn ich mir das heute angucke. Ich hab's noch Bilder noch. Nee, hab ich nicht auf dem PC, schade. Aber diese Bilder waren richtig... Doch, hab ich sogar wirklich noch. Alter. Warte. Jetzt braucht mein Rechner erstmal 5 Jahre, um Ordner zu öffnen. Unterhaltung. Bilder. Jetzt kommen die ganzen Nacktbilder. Nee, Quatsch, war ein Witz. Die ganzen angezogenen und dann Nacktbilder. So viele Penisse, ja. Wow. Ich bin auf Wallpaper gegangen, wenn ich vor der Vergangenheit gehen. Und der ist aber klein. Okay, habe ich doch nicht mehr. Aber Instagram war damals auch schon beliebt, mit mega krassen Filtern drüber hauen, weil es cool aussieht. Instagram war damals beliebt. Weißt du, wie alt Instagram ist? Ja, aber ich meine, Instagram ist ja quasi nicht neu erfunden. Wir wechseln übrigens voll das Thema, ne? Nach dem PC, was hattet ihr dann für eine Konsole? Also einen PC hat man natürlich jetzt mittlerweile immer noch, weil ohne PC könnte ich das jetzt gar nicht aufnehmen, aber... Klar kannst du das ohne PC aufnehmen. Wie denn? Mit deinem Handy. Wow. Ja. Wow. Ja. Wow. Ja. Wow. Wow. Wow. Woher kenne ich das nochmal? Was? Wow. So was Ähnliches ist ein Wahlgeräusch. Mit dem Nemo. Wow. Ich spreche wahrlich. Das ist ein sterbender Pottwal. Wow. Alles klar, nach PC kommt. Was für eine Konsole? Dann haben wir die PS4. PS4? PS3. Nee, PS3. Bist du dumm? PS3. Kannst nicht zählen. Ihr hattet alle PlayStation, also du hattest bis jetzt auf jeden Fall alle PlayStation. Alle PlayStation. Und ich hatte noch nie eine Xbox, doch, ich hatte kurz eine Xbox, aber ich habe noch nie mit Xbox gespielt. Das ist meine Xbox gewesen. Dafür hast du aber da drei Xbox-Spiele stehen. Ja, die waren dabei. Was lustig ist, weil ich hätte sonst gefragt, kann ich mir die mal ausleihen? Hab ich mir die angeguckt, scheiße, hab ich selber. Ja, ich hab auch noch eins. Was hab ich für ein Xbox-Spiel? Aber ich nicht alle. Ja. Dennis wird müde. Dennis muss mal was trinken. Hier, fick mal eine Runde. Mit der Flasche. Aber bitte trink nur draus. Und füll nicht auf. Hast du verstanden? Füll nicht auf. Hast du nicht verstanden? So unnötig. Ja, das ist ja gerade das Lustige. Nicht lustig. Nee, eklig. Ja. Das ist das Gute. PlayStation 3 hatten wir. PlayStation 3. Hatten wir Black Ops. Blobs 2. Boah, ihr habt doch richtig viele Spiele. Kannst du sogar da hinten nachgucken. Also alle Call of Duty Teile. Wir haben alle Call of Duty Teile auf PS3. Außer die neuen. Also Blobs und Modern Warfare. Ja, und die alten. Ja, ist doch Modern Warfare. Ja. Die alten. Ja. Gibt's vor Modern Warfare noch was? Erst kam ja Modern World Warfare. World of War. Call of Duty World of War. Wer ist das? Ist das nicht Battlefield dann? No. Schon. Was? Nein. Wie schon? Wieder. Was? Weiß ich nicht. Hey, du. Ghost. Ey, warum hast du das auf der linken Seite? Weil ich Linkshänder bin. Ja, voll bin auch Linkshänder. Mike ist auch Linkshänder. Ja, ich mache aber alles mit links. Ich habe gerade den Dings rausgezogen. Ja, den Dings auf links. COD. Ey, nein, das macht man nicht. World at War. World at War. Okay, gar nicht. Ja. Sagt mir überhaupt nichts. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt geht es alles Hacker. Ja. Was? Über den Hacker. Ja. Okay. Okay, ich weiß das jetzt nicht. Ja, dann haben wir das. Dann hatten wir die alle. Was hatten wir noch auf der PS3? Was haben wir noch? Autospiel? Wie heißt's? Mit dem Tornado. Ach! Mit dem Tornado? Tornado? Ja, das neue Need for Speed Most Wanted. Da ist ein Tornado aus Polizeiautos. Ein Tornado aus Polizeiautos. What? Ja, ich hab da ein Video zu. Das neue? Ja. Okay, krass. Ich hab das hochgeladen, weil mir das keiner geglaubt hat. Ja, Dennis. Ich bin wieder weg. Dennis ist wieder weg. In der Zeit erzähl ich mal. PS3, was hatte ich PS3? Ich hatte für die PS3 eigentlich nie Spiele. Ich habe die Xbox, die ich jetzt habe, habe ich kürzer als meine PS3 und ich habe mehr Spiele für die Xbox, okay, aufgrund von Gold. Oh fuck, da muss ich übrigens auch mal gucken, was gibt's denn Neues? PS3, was habe ich da? GTA 5? Ni No Kuni? Was geil ist, aber mega lange. Gesundheit. Hier. Oh ja. Ja, da kann ich jetzt nicht. Warte, das habe ich extra reingemacht. Man hat hier PVR gespinnt. Gespinnt? Gespinnt. Hä, warte mal, kenn ich das Video nicht sogar? Geht da nicht sogar, ach, da ging ja noch das Bild schwarz auf dem Fernseher, ne? Ja, genau. Da heißt das sogar schön Zwerg MG. Halt die Fresse! Du hast alle meine Blazy-Spiele kaputt gemacht. Alles klar, wir gucken mal eben das Video und dann rede ich weiter. Warum drückst du denn laufend auf Start? Ja, das ist, startet jetzt gerade das Rennen. Ach so. Clipping-Fehler. Ach, das Pyramide. Ja, guck jetzt, fahre ich rückwärts und dann kommt mir auf einmal so ein Tornado aus Polizeiautos entgegen. Fuck. Okay. Was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Weiß ich auch nicht. Und dann stehen sie alle im Weg. What? Okay, krass. Okay, nee. Wusste ich nicht. Kann ich nicht. Habe ich auch bis vorher noch nie in einem Spiel gesehen, dass es sowas tun gibt. Ist. Ja. Keine Ahnung. Ja, sowas gibt's. Guck mal, ich habe auch ziemlich viele Videos. Ja, ja, ja. Ja, alle auf privat, sieht man. Von hier. 5800 auf dem Fuck. Ja, hab ich auch mit einem Video. Die Dark Orbit-Zeiten. Das sind immer unsere Dark Orbit-Zeiten, die Videos, ja. Ja, ich habe sowieso noch eine Idee, aber da sprechen wir mal drüber, wenn der Podcast nicht läuft, weil da möchte ich noch nicht zu viel verraten, falls dann Leute Bock drauf haben und es dann doch nicht kommt. Weil ich glaube, man könnte was Cooles machen. Okay, PS3 hatte ich jetzt nicht so viele Games. Was hattet ihr da noch für Spiele? Auf PC? Nee, PS3. PS3, was haben wir noch für PS3-Spiele? Ja, du musst weiter hier hinkommen. Mike, was haben wir für PS3-Spiele? Oh, yo, das Spiel war geil. Husten? Ja. Husten, also Husten oder Houston? Houston. Was ist denn das für ein Spiel? Erzähl mal. Du musst ganz schnell Luft aus deiner Lunge raus katapultieren. Ich weiß nicht, was wir da haben. Boah, jetzt mal ganz ehrlich, ohne Witz. Aber mit Spaß. Wir denken jetzt, das Spiel gibt es gar nicht. Und wenn man das googelt, würde es wahrscheinlich so ein scheiß Spiel auch noch wirklich geben. Ja. Ich meine, es gibt Klo-Simulator. Wo man was macht? Man setzt sich aufs Klo, scheißt und zieht ab. Na, das ist nicht. Fertig. Das ist nichts im Gegensatz zum Klo-Manager oder Schaf. Zum Schaf oder der Steinsimulator. Du guckst dir den scheiß Stein an. Leute, wenn ihr ein Spiel haben wollt, was ihr innerhalb von 8 Minuten, ich hab's ausgetestet, ihr könnt sogar bei mir auf dem Profil gucken, da steht, wie viel Spielzeit das Spiel hat, dann ladet euch das Spiel und ich sag jetzt schon, ich warne euch vor, es ist sinnlos as fuck. Es hat zwar eine kleine Message, die es rüberbringt und es ist auch wirklich irgendwie ernst zu nehmen, weil es ist nicht so schön, was da am Ende rauskommt, ohne Spoiler, Hashtag. Hashtag ohne Spoiler, aber es kostet, wie viel hat es gekostet? 80 Cent. 80 Cent kostet und das Einzige, was ihr macht, ist einmal nach rechts laufen, das heißt nicht, ihr müsst irgendwie springen, nein, ihr drückt die Pfeiltaste nach rechts. 4 Minuten lang. Dann seid ihr fertig. Was ihr noch machen könnt, währenddessen, ist ein paar Textboxen lesen, die alle 30 Sekunden kommen. Ja. Und da müsst ihr etwas einsammeln. Ich sag jetzt mal extra nicht was, ohne zu spoilern. Und dann rennt ihr wieder zurück, indem ihr, ich gestikuliere voll, ne? Das ist voll cool, ne? Eigentlich müsste das mit rein, aber geht nicht. Das Podcast hört man ja nur, ne? Voll dumme. Wer hat sowas gemacht? Es gibt sogar Podcasts mit Video. Stellt erstmal vor. Egal. Nennt man es nicht Video? Naja, es gibt wirklich in der Podcast-App auch Videos, aber ich muss erst zu Ende sehen. Und dann geht ihr wieder zurück und dann drückt ihr linke Pfeiltaste. Auch nochmal 4 Minuten. Und dann könnt ihr wieder Textboxen lesen. Aber übrigens, die Textboxen begrenzen sich auf einen Satz. Wenn ihr das gemacht habt und beim Ende wieder beim Anfang wieder angekommen seid, dann habt ihr das Spiel durch und habt ein perfektes Spiel. Fertig. Tschüss. Was da alles noch vorkommt, spielt es selber. Es ist sehr zu empfehlen. Nicht. Aber ja. Ich habe mir jetzt übrigens 2 neue Spiele gekauft. Ich weiß, ich habe schon gemerkt, ich habe 160 Spiele. Auf einmal. Ich habe There's Poop in my Soup. Also du musst Leuten in die Suppe kacken. Und Where's My Mommy? Habe ich mir. Es war 25% im Angebot. Sonst hätte ich mir es nicht geholt. Wie viel hat es nochmal so gekostet? 5 Euro? 6 Euro. Jetzt hat es 4,99 Euro gekostet. Da haben wir direkt gegönnt. Alter. Boah, Junge. Ich hasse dich. Das Ganze so. Ich habe gesehen, dass du das hast. Ich habe jetzt 166 Spiele in meiner Liste. Nein, ich habe nur gesehen, dass ich mehr Spiele habe, aber ich habe nicht gesehen, welche. Warum habe ich jetzt eins weniger? Du kriegst allein durch mich 160 Spiele. Ich habe von dir nur 92. 92 Spiele? Hier, guck, Spiele von Dimitri. Und von wem hast du die anderen fehlen? Meine Spiele sind 40 und Spiele von Melli sind 27. Alter Falter. Aber, wo wollen wir stehen geblieben? Aber, eine schwedische Popband. Wow. Um mal wieder zum Thema zurückzukommen, wo waren wir stehen geblieben? PlayStation 3, ne? Ja. Ja. Ja, PlayStation 3. Ich habe da nichts gespielt, außer GTA, Ni No Kuni und Stackel. Ich habe sogar vergessen, wie die Ballerspiele. Nur die Ballerspiele. Und Autospiel, ja. Weißt du mal, was wir auf der PlayStation 2 gespielt haben? Ratchet & Clank? James Bond. James Bond, ja. Boah, hattet ihr mal... Da fällt mir sogar was ein. Ich hatte sogar eine Gamecube, Alter. Ich hatte eine Gamecube. Da haben wir immer gegen Bots gespielt. Also, die Mission hatten wir eh alle durch. Aber die Spiele gegen Bots und gegeneinander, das waren die besten. Alter, haben wir uns abgeschlachtet. Man muss wieder ein Stück lauter reden. Ne, guck mal hier. Das ist das. Alter, haben wir uns abgeschlachtet. Das ist das hier. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe gerade auf die Wave-Dingsbums-Form gezeigt. Wir müssen das Dennis zugute lassen, der war heute ganz lange arbeiten. Der ist müde. Er kann nicht mehr so lang. Wir haben 2 Uhr, normalerweise sagt er schon um 19 Uhr, tschüss. Um 19 Uhr. Obwohl er da noch arbeiten ist, wisst ihr? Ja. Versteht er? Mike ist aber auch eher so, der sieht eher so aus, als hätte er gekifft oder so. Der kriegt die Augen gar nicht richtig auf. Ich habe auch gearbeitet, was willst du? Ja. Siehste? Was ist eigentlich hier, ne? Wofür hat der den Shisha-Tabak mitgenommen? Aber wir nehmen ja gerade auf, ne? Shisha rauchen. Ja, richtig! Ja, was denn? Du hast gesagt, ey, wir wollten ja was aufnehmen, aber ich sag dir nicht was, ne? Weil du wolltest ja was aufnehmen, ne? Aber wir nehmen jetzt noch den Podcast auf. Zu Ende. Auf zu Ende? Nein. Sollen wir 2 Teile draus machen? Wir machen das jetzt zu Ende. Okay, wir machen das jetzt nach zu Ende. Nach der PS3 hatte ich eine PS4. Dann hatte ich das. Nee, die PS4 das war das letzte und dafür habe ich nur... Nix bezahlt. Nur Battlefront. Ja, genau, Battlefront. Das neue Star Wars Battlefront. Ja, sag ich doch. Ja, das war ein ironisches... Ja, Battlefront. Ja, weil ich es weiß. Ich war dabei, als du die bekommen hast. Ja. Ja. Und gegen die ganze Zeit gegen dieselben Leute immer gekämpft hast und dachtest, wann ist das denn vorbei? Oh, ja. Da, ja, genau. Ja, stimmt. Boah, wie viele kommen denn noch, wann dabei, ist das vorbei? Dabei war das nur dieses, dieses Spielen, während das Spiel noch installiert. Genau. Und dann, aber voll das war, gut. Das war sogar noch das Geile. Dann war es endlich fertig und Dennis saß dann an seinem PC, also quasi einen Raum weiter, und hat da irgendwas gezockt. Mike und ich sitzen im Wohnzimmer. Ey, C3PO, R2D2, voll geil. Und diese Scheißsequenz, diese Startsequenz beim Startbildschirm, haben wir uns wie oft gegeben? Bestimmt 30 Mal. Mhm. Weil Dennis die ganze Zeit gesagt hat, ich komm gleich. Ja, ich war am Pornos gucken. Komm gleich. Ah. Nee, dann wärst du ja innerhalb von 30 Sekunden bei uns gewesen. Das kann ja nicht sein. Nicht mal 30. Muss 12. Wischen muss. Boah, du Sau. Ey, hoffentlich wird er nicht explizit der Podcast. Also, über 18. Das war scheiße. Ich hatte Niveau, wir sinken. Ja, Peace Meet Welcome. Wir können demnächst mit euch zusammen aufnehmen. Hm. Weißt du, was das Lustige ist? Wir sind zum Beispiel nicht der einzige Podcast, der beim Podcasten was trinkt. Wir trinken nix. Nee, wir trinken Milch. Nein, ich bin laktoseintolerant. Ja, dann trinken wir halt laktosefreie Milch. Ja. Ist doch egal. Das ist der richtige Stoff. Mike verzieht sich gerade. Mike hat keinen Bock mehr zu labern. Das Problem ist, wir sind alle müde. Mike legt sich jetzt hin und pennt. Dennis pennt auch fast ein. Ich meditiere. Penn's gleich ein. Ja. Ich würde aber einfach mal jetzt mal sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Pause. Wir können ja später nochmal weiter aufnehmen. Dann machen wir jetzt mal anderen Shit, damit ihr nicht einpennt, weil die waren wirklich hart arbeiten. Dann sagen wir sehen uns nach der Pause für uns vielleicht viele Stunden später wieder. Also, bis gleich. Herzlich willkommen wieder zurück aus der Pause. Ja, hat 5 Minuten gedauert. 2 Tage, 3 Tage. Eine Woche. Keine Ahnung. Wir hatten ein bisschen Pause, weil wir waren alle an dem Wochenende ein wenig fertig. Aber das soll uns jetzt nicht daran hindern, den Podcast hier weiterzuführen. Der Mike ist jetzt nicht mehr dabei. Ja. Sondern nur noch der Dennis, der gerade wieder ein bisschen müde wird. Der Eumel. Und wir sind stehen geblieben bei, was habe ich gesagt? Die letzten Spielekonsolen, die wir haben, hatten. Und PC-Spiele. Ja, also ist es jetzt, sind wir jetzt schon bei den neuen. Bei den neuen. Und PS4 hattest du vor der Pause, also letzte Woche, um das nochmal zu betonen, letzte Woche. Und die habe ich immer noch. Ja, genau. Und da hatten wir schon ein bisschen über Battlefront geredet. Ja. Also Star Wars Battlefront. Und da sind wir darauf gekommen, dass ich das damals auf der PS2 gesuchtet habe. Vor PS4 habe ich bestimmt nur 20 Minuten gespielt. Bestimmt nur 20 Minuten, willst du mich verarschen? Ja, ihr habt das gespielt, nein, ich nicht. Nein, du hast die ganze Zeit hier die Kampagne da gespielt. Ja, und wie weit bin ich gekommen? Eine Mission. Zwei. Drei, mindestens, oder vier. 20 Minuten habe ich das gespielt. Das war Wartedauer. Wartedauer. Mir egal. Wartedauer. Ja, ich habe ja keine neue Konsole, von daher kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Zu den neuen Konsolen. Genau, komm mal ein Stück näher ran. Ja, mach ich doch. Ja. Guck mal, ich. Hallo. So nah muss auch wieder nicht ran. Doch. Doch. Doch. Sollen wir jetzt kuscheln oder was? Geh ich wieder weg? Nein, bleib nah dran, aber also, ne? Du stehst auf Körperkontakt, ne? Ja, ich, hallo, wer nicht? Kommt nur drauf an, von wem. Ich sollte vielleicht nicht auf den Tisch schauen. Ja, PS4 könnte ich nur sagen, was habe ich da gezockt auf der PS4 bei Freunden? Halt Battlefront. Und bei einer Freundin habe ich auf der PS4, was war das? Black Ops gezockt. Black Ops 3. Was ziemlich cool war. Und was leichter irgendwie zu steuern ging, fand ich, als... Auf PC? Nee. Auf PC ist natürlich noch besser. Für mich jedenfalls. Aber ich meine jetzt als die vorigen Versionen auf der PS3. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich habe da mehr Kills gemacht als sonst. Also ich habe ja jetzt mit dir COD mal auf dem PC gespielt. Ich finde es auf der Konsole viel einfacher. Warum das? Du hast doch voll viele Kills gemacht. Du warst dauernd Erster. Aber guck mal, du hast jetzt auf der Tastatur noch 1000 Möglichkeiten, die du klicken kannst. Ja. So, auf dem Controller hat jedes seine Funktion in dem Spiel. Hör auf, dagegen zu treten. Ich tritt nicht mal dagegen. Nein! Hör auf, mich anzustupfen. Lass uns hoch. Lass uns hoch. Ja. Warte, dann lassen wir die beiden jetzt mitquatschen. Hören die? Hört man die dann da drüber? Nein, wird man nicht hören. Die wird man nicht hören. Das kannst du vergessen. Ja, gerade kleine organisatorische Sachen hier. Ich kann auch zurückstupsen hier. Ja, was bringt dir das? Weiß ich nicht. Die wollen halt zuhören, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Hast du gesagt, dass wir einen Podcast machen? Ja. Ja. Das, was du machen könntest, wäre dann halt hier stumm machen. Dann können die halt nur zuhören. Aber die lenken uns jetzt ab. Okay. So. Ja, ist egal. ja. Jetzt schreit sie. Sehr gut. Ellie und May. Geh doch. Ja. Ja, komm doch, die sollen einfach rüberkommen. Ja, warte. Schreib mal, komm mal rüber. Komm mal rüber. Ja, da steht zwar Rupa, aber ja. Scheiß drauf. So. Jetzt bin ich völlig raus aus dem Flow. So, damit haben wir die Konsolen eigentlich alle abgehakt. Ja, außer Xbox One. Was hab ich auf der... Weil hier die Mutter von einer Freundin von mir, die... zockt halt gerne und die hat sich halt eine Xbox One gekauft und die zockt ganz viel darauf und da, was habe ich darauf gespielt? Ich glaube, Titanfall habe ich darauf angezockt. Was jetzt cool war eigentlich, aber ich weiß nicht. Als ich das gespielt habe, bin ich voll drauf abgefahren. Jetzt nicht mehr. Irgendwie, jetzt lässt mich das voll kalt, warum auch immer. Dann habe ich noch Forza gezockt, aber dieses was umsonst war, da Too Fast Too Furious Ding, was richtig cool war, habe ich auf 100% durchgespielt, auf 360 und auf der Xbox One, was ich machen musste, weil ja, musste ich halt spielen. Ich habe es doppelt gespielt. Wobei man, ist ja eigentlich schon mal aufgefallen, hast du mal irgendwie so Sachen doppelt gespielt, das heißt auf der Konsole und dann ja, auf dem PC oder Call sowas? Call of Duty. Ja, ja, Call of Duty jetzt in dem Fall. Jetzt nicht von der Steuerung her, sondern irgendwie vom Aussehen her. Ist da was anders? Ja, jetzt auf meinem PC zum Beispiel merkst du schon den Unterschied zur Konsole. Ja, ja, klar, die Grafik ist besser auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine jetzt halt so, dass da irgendwie Texturen mehr sind, weil zum Beispiel... Na, die fällt mir auf, weil der Bildschirm näher ist. Du sitzt ja jetzt nicht so, ja, ja, klar, so vor dem Fernseher, ne, weil Konsole spielst du auf dem Fernseher weiter weg. Da fällt dir viel mehr auf dem PC als an der Konsole. Aber ansonsten... Ich hatte bei diesem hier Too Fast Furious Forza-Ding, was da war... was das Need for Speed? Nee. Too Fast and Furious? Es gab... Als der 7. Teil rausgekommen ist, gab es irgendwie von Forza Horizon so ein kleines Add-on. Das gab es eine kurze Weile umsonst. Da hast du halt die Karren besorgt, die in dem Film sind. Mhm. Also das war halt so die Grundstory. Du hast die Karren geholt und bist dann mit dem Flugzeug irgendwie abgehoben. Oder war das der Film davor? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwie so. Auf jeden Fall waren da so Sachen wie... Auf der Xbox 360-Version konntest du nicht durch Zäune fahren. Du konntest da nicht durch Zäune fahren. Es ging nicht, es war ein Holzzaun. Wenn du mit dem Auto durch einen Holzzaun fährst, dann ist der Holzzaun... Dann ist das Auto kaputt. Ja, selbst das geht ja noch nicht mal bei Forza. Mal davon abgesehen, das ist ja kein Burnout, sondern Forza. Aber das ging nicht. Und dann habe ich so gedacht, von wegen, ja, bei der Xbox One-Version, ich spiele das. Und bin so aus der Kurve rausgekommen bei einem Rennen und denk mir so, boah, du krachst jetzt voll durch den in den Zaun und bleibst da voll hängen. Weil mir das voll oft bei der 360-Version passiert ist. Was ist, du bretterst bei der Xbox One-Version durch den Zaun und mitten in die Wildnis rein. Ich denk mir so, okay, was ist denn hier los? Das sind halt so Sachen, die ja einfach anders sind. Wo ich dann unbedingt... neue Konsolen brauche. Ich brauche neue Konsolen und einen neuen PC. Ich brauche beides, alles drei. Und eine Wii U für Super Mario Maker. Die gibt's übrigens auch noch, die Wii U. Hast du Wii U gespielt? Nein. Auf der Gamescom habe ich alle Konsolen mal gespielt, aber ich habe selber, finde ich nicht, Wii finde ich scheiße. Ich habe Wii Golf und Golf und Tennis und Bowling mal gespielt. Ich finde die alle scheiße. Ich finde die, für die Wii U, also die mit dem Tablet, die mit, ne? Genau. Da ist das Super Mario Maker. Da kannst du ja halt so eigene Welt, Level erstellen und sowas. Das ist ziemlich cool. Und jetzt werden wir gestartet. Ja, komm. Was denn? Ja, komm mal wieder. Ja, was stupst du uns hier an? Ja, du sollst uns hochziehen. Warum? Ja, wegen Ellie und mir. Geht jetzt aber nicht. In dem Podcast auf. Ach, so ist das. Zieh uns hoch. Zieh uns hoch. Du bist jetzt mit drin, ne? Hi. Guck mal, leise meine Stimme. Ja, weil das Mikrofon hier steht. Hi. Guck mal, wie leise trotzdem meine Stimme ist. Das ist ja auch super empfindlich eingestellt, das Mikrofon. Was heißt super empfindlich? Nein, ist auch von leise. Meine aber nicht, weil ich voll die Bossstimme hab. Ja, du schreist ja auch voll ins Mikrofon rein. Ey, das war kein Schreien. Immer. Du schreist immer. Ja, zieh die doch hoch jetzt. Ich weiß nicht, was er sagen soll. Da musst du aber die leise machen, weil sonst hört man die ganze Zeit. Nee, ich hab die jetzt gemutet, die hören natürlich nicht. Ach, deswegen. Ja, sag bloß. Ja, sag das doch. Ja, jetzt seid ihr oben und jetzt, jetzt könnt ihr mit euch selber reden, weil wir euch trotzdem nicht hören. Worüber redet ihr denn? Spiele. Podcast. Hast du mal Wii U gespielt? Wii U? Es ist diese Scheiß-Wii mit dem Kack-Tablet da. Nein, habe ich nicht. Aber Mary hat das. Ja, die ist aber nicht da, die kann ich jetzt nicht fragen. Warum? Was ist denn damit? Ja, die fehlt gerade die Konsole quasi. Ja, die haben auch die Wii vergessen. Die soll voll cool sein. Nein, die ist bestimmt voll scheiße. Nein, die Wii U ist wirklich richtig cool. Die einmal, ich weiß nicht. Die ist wie so eine DS, aber nur in groß. Wie so eine DS. Du kannst halt, du musst nicht halt zwingend das Game auf dem großen Fernseher zocken. Das heißt, wenn du jetzt sagen, wenn ihr jetzt beide, sagen wir mal, im Wohnzimmer hocken würdet, was ihr nie tut, weil ihr seid in meinem Schlafzimmer und guckt da irgendwelche Sachen, und da Fernseher gucken wollen würdet und ihr hättet da jetzt kein Fernsehen, dann könntest du oder sie, je nachdem, halt zocken, während der andere Fernsehen guckt. Das geht aber nicht bei allen Spielen. Das ist das Dumme. Ich weiß, dass bei... diese Scheißkonsole. Warum ist... Kannst du das mit irgendeiner anderen Konsole? Will ich das mit einer anderen Konsole? Ja, ich fände das geil, wenn ich jetzt mit Game trotzdem weiter zocken könnte. Wenn ich mir eine portable eine Konsole hole, mit der ich... die ich mitnehmen kann. Die ich mit ins Bett nehmen kann. Okay, jetzt nicht so. Aber Was willst du denn für eine Konsole? Ach, ja, erzähl. Und ich kann damit nicht alle Spiele spielen, die ich aber haben möchte. Dann ist das doch schon scheiße. Entweder alle oder gar nicht. Ja, dann bräuchtest du, also wenn du alle Spiele spielen wollen würdest, die du, weil du zockst ja eh mehr auf dem PC, dann wär's die Nvidia Shield. Weißt du, was die Nvidia Shield ist? Ja. Ja. Das ist... Damit könntest du das machen, glaube ich. Ja, will ich aber auch nicht. Weil es doof, ne? Ja. Weißt du, was ich haben möchte? Guck mal, ein PC. Das ja, hast du doch. Ciao. Ciao. Melli geht wieder. Was? Melli geht wieder, habe ich gesagt. Ja, okay. Dann sind wir halt mit den Konsolen durch, ey. Neues Spiel auf dem PC. Die neueste. Jetzt gerade, ja, was du gerade neu hast oder was du geil findest oder wie auch immer, keine Ahnung. Das ist das neueste. Wir sind ja jetzt gerade sowieso mega raus aus dem kompletten Thema. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Weiß ich nicht, was ist das neueste Spiel, was ich gespielt habe? Ich habe die neuen Spiele, aber ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe Fallout nicht gespielt. Ja, stimmt, ich auch nicht. Ich habe, Far Cry nicht gespielt. Far Cry würde ich auch nicht zocken. Also Primal. Ja, habe ich das auch nicht gespielt. Würde ich auch nicht spielen, weil das ist scheiße, das Spiel. Warum ist das scheiße? Weil ich das scheiße finde. Ich finde allein schon, dass... Nur weil das Leute gespielt haben, die es nicht spielen können. Das Setting an sich wäre ja geil, aber ich meine, okay, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es da keine... Schusswaffen mehr gibt oder so. Keine Ahnung. Brauchst du nicht. Aber ich finde es halt einfach langweilig. Dann kannst du auch Ark spielen. Richtig. Und Ark sieht viel geiler aus. Ja, weil du da auf Dinos reiten kannst. Ja, hallo, kannst du das da? Nein, kannst du nicht. Du kannst einen scheiß Dinos nur, oder Dinosaur, was auch immer, Mammut, bei Far Cry Primal einfach nur sagen, ja, greif mal die Leute an. Super, das war's. Das war das Einzige, was du mit diesen scheiß Tieren anscheinend machen kannst. Ja, weil die Menschen nicht mit den Dinos gleichzeitig gelebt haben. Ja. Ja, deswegen gibt's deswegen ist Ark ja zum Beispiel besser. Ja, aber Ark, da gibt's auch einen Dino, der sich mit einem Dodo gepaart hat und dann Dodo Rex heißt. Das der ist doch geil. Woher willst du denn wissen, dass es nicht gibt, hä? Das ist voll die Frage. Ein Vogel, der mit einem T-Rex. Ja. Und? Was denn? Gleiches Recht für alle. Ja, echt mal, was denn? Ist doch so. Nein, aber da finde ich zum Beispiel, ist halt Ark einfach irgendwie das geilere Spiel als Far Cry Primal. Weil, wenn ich Far Cry höre, denke ich an Ballern, Junge, und Snipern und so mega sneaky irgendwo hergehen und da ist. Ich meine. Mega sneaky durch den Busch und mit Pfeil und Bogen? Ja, langweilig. Finde ich langweilig, tut mir leid. Deswegen mag ich die Wii U nicht. Die ist für mich langweilig. Ja. Jetzt kommt er wieder mit der Wii U. Ja, die finde ich nicht. Ja, ich wollte gerade irgendein Beispiel sagen. Ich mag halt keine Rittersachen. Jetzt guckt er nebenbei auf Facebook. Wie, du magst keine Rittersachen? Dann spiel mal. Boah, ich weiß, was wir heute spielen. Morgen meinst du? Ich weiß, was wir morgen spielen. Was denn? Rage of Kings. Du bist nackt, startest in einem Königreich. Muss ich zum König hocharbeiten. Du kannst dich auch nackt auf den Thron setzen, bist der König. Aber das wäre zu langweilig. Ja, es wäre vor allen Dingen nicht stilvoll genug. Ja, und dann musst du so auch, ist auch so ein Survival-Spiel. Nur, dass du dann Rittersachen schmiedest und dich hinterher mit Pfeil und Bogen oder Schwert dann kaputt klopfst. Ist auch ein tolles Ritterspiel. Es gibt zwei Ritterspiele, die ich mag. Also so die so in die Art von Spielen mit Rittern. Jetzt kommt Age of Empires. Nee, eben nicht. Okay. Sondern Skyrim und The Witcher. Das sind die einzigen Sachen. Das sind die einzigen, wo Leute, wo Zauberer Ritter kaputt machen und nicht, wo du mit einem Ritter kämpfst. Ja, deswegen finde ich das geil. Weil ich Ritter, ganz ehrlich, ich hab das in dem ersten Podcast schon mal angedeutet oder so? Ich glaube schon, in meiner Erklärungsfolge da. Da ist wieder Professor X gewesen. Wie heißt denn das? Hier, guck mal, ich habe hier The Witcher Teile, 1, 2, 3, 4 fehlt mir noch. Ja, 3 wollte ich mal, keine Ahnung, wird bei mir eh nicht laufen. Von daher muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie... Dann spielen wir, wo ist es? Irgendwas mit R. Wo ist R? R. R ist weiter komm, unten, ne? Ja. Da, Region of Kings, das spielen wir. Das spielen wir mal, alles klar. Ja, das ist total lustig. Kannst du schon mal runterladen. Ja. Das spielt der Timo und der Mike auch gerne mit. Was, das kann man sogar noch zu 15 das, spielen. Ja, klar, kannst du mit Trillionen spielen. Nein, nicht mit Trillionen, das war übertrieben. Mit Trillionen. Nee, aber Ritterspiele sind halt keine Sachen für mich, weil ich fand Ritter, das ist selbst das Thema Ritter in der Schule immer schon scheiße. Ja, immer. Die hatten nicht alle Waffen mit kaputt kloppen und so, die mussten sich wohl mit anderen kloppen. Ja, aber das ist langweilig. Was interessiert mich denn scheiß Ritter? Ist doch, ne? Ritter. Die haben Drachen besiegt. Drachen. Weißt du, wie geil Drachen sind? Ey, die werden von so einem popligen Rittern kaputt gemacht. Willst du mich gerade verarschen? Du hast gerade noch gesagt von wegen, ja, hier Dodo und T-Rex oder geht nicht mit Pan. Und jetzt sagst du, Ritter haben Drachen besiegt. Ja. Willst du mich verarschen? Es gibt keine Drachen. Und dann feierst du Skyrim? Ja, sicher. Da gibt's Drachen. Ja, weil da gibt es Drachen. Ja, womit besiegst du die mit einem Ritter? Nein. Das wäre aber cool. Ach, ich wollte gerade sagen, mit Blutgeborenen. Wie heißt denn das nochmal? Dragonborn. Ja. Das ist Dragon ist Englisch für Drache und nicht für Blut. Ja, weil du mit einem Drachen geboren. Entschuldigung, ich habe mich gerade mit Bloodborne genau und die Souls Teile und also hier Dark Souls. Die würde ich auch noch spielen, auch wenn das noch Ritter ist und Bloodborne. Und wie heißt der nochmal? Dark. Erstmal eben die Dingsbumsliste. Darksiders. Darksiders. Kennst du? Ja, ist aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Zieht mich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich meine, ich spiele im Moment, wenn ich zu Hause bin, dann zocke ich da hier, wie heißt es? Stardew Valley. Hallo? Das ist ein Farming-Spiel. Hör mal, du spielst auch hier, wo ist er? Den Time-Clickers. Time-Clickers, Junge. Geht voll ab, das Spiel. Das sinnloseste Spiel. Welche Welle bist du? Weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Kann ich jetzt auch leider nicht starten. Ach, schade. Ja, aber das sind halt so Sachen, weißt du? Ich kann, auf dem PC kann ich sowieso nicht viel spielen. Hast du jemals Borderlands gezockt? Ja. Ah, nee, das gab's nur für die PS, für die Xbox. Nee, für den PC auch, ne? Ja, aber ich hab's nicht gespielt. Ich hab, sind mir zu viele Waffen. Nein, ich hab's echt noch nie gespielt, weiß ich nicht. Ich hab Borderlands 2 zu Hause für die Xbox 360, auf der Xbox 360, weil digitaler Download. Aus dem Xbox Store, wollte ich nur mal sagen. Und da habe ich eine Stelle, da komme ich unglaublich gar nicht weiter. Aber ich weiß nicht wohin. Ich hab, ja, unglaublich, ey. Unglaublich ist das. Ich hab da... It's unbelievable! Ich hab da eine... auf meiner Minimap habe ich zwar das Ziel eingezeichnet, aber ich komme da nicht hin. Ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Geht nicht. Fliegen. Kannst du nicht. Moment, du kannst nämlich für fliegen. Wetten wir nicht? Okay. Du hast es nicht gespielt. Ich bin mit meinem Charakter Level 12, ja? So, Spiel starten. Willst du jetzt wirklich das Spiel starten? Ja, siehst du doch, das ist ein Teddybär. Das will ich gar nicht, Easy-Cheat-Scheiße da, ne? Kannst du nicht, musst du wahrscheinlich machen. Was eine Rotze. Das ist easy anti-cheat, ne? Ja, mir doch egal. Ja, ist mir doch scheißegal, ey. Kacke. Ich muss weg. Oh, ich sollte aufhören, mit Sachen zu spielen. Sag ich doch! Das ist der Thron. Wenn ich da nackig draufsetze, dann bist du der König. Okay, das wird denen jetzt wahrscheinlich nicht viel sagen. Da können wir, weil die sehen das ja nicht, aber dann kommen wir mal langsam so zu einfach jetzt, weil, was hast du noch irgendwelche Spiele, worüber du jetzt gerade reden kannst? PC-Spiele? Weil mir fällt nichts mal ein, weil ich kann nicht so viele Spiele auf PC spielen, ich bin eher dann der Konsolenzocker. Und die Konsolen haben wir durch. Ich bin PC-Zocker, aber ich spiele zu viele Spiele auf dem PC, als dass ich da was drüber erzählen könnte. Also, was möchtest du wissen? Welches ist dein Lieblings-PC-Spiel? Mein Lieblings-PC-Spiel? Im Moment oder auf All-Time? Beides. Im Moment Stardew Valley und auf All-Time, boah, weiß ich gar nicht. Scheiße, müsste ich voll überlegen. Oh, warte, man hört jetzt die Kackmucke hier, ne? Es könnte gut möglich sein. Dann machen wir die einfach mal. Machen wir nochmal Exit. Ja, mach einfach das Spiel aus. Ja. Ja, wow. Ich wollte dir nur den Thron zeigen, wo man sich nackig draufsetzen kann. Dann bist du der König. Nee, weiß ich gar nicht. Müsste ich jetzt erstmal überlegen. Sag du mal. Auf All-Time und beides. Und so. Warte mal. Da muss er jetzt überlegen. Also ich spiele ja jetzt generell jetzt gerade gerne Counter-Strike und LOL. Aber auf All-Time. Weiß ich auch nicht. Da fällt mir halt wirklich nichts ein. Was, also momentan halt wirklich Counter-Strike und LOL. Sagst du. Warte mal. Ich fand richtig geil. Mach das nicht, das hört man. Wolfenstein? Kennst war du das wo? Nicht, ist das nicht dieses russische Spiel? Nazis töten. Ja, genau. Wo ist es? Das hat richtig Bock gemacht. Das habe ich. Ah, ja. In 14 Stunden. Aber das hat richtig Bock gemacht. Ich weiß nicht, was du meinst. Auf all, geh mal zu meinen Spielen, weil dann kann ich sagen, was ich gespielt habe. Du sollst zu meinen Spielen gehen. Ja, wo bist du? Du hast so viele Spiele da. Ja. Ich habe nur 38. was habe ich denn davon gezockt, alles? Das ist scheiße, vergiss das. Okay. Das Aids of Space, das habe ich mir einfach mal so gekauft, weil ich gedacht habe, das wäre cool, ist aber voll kacke. Ich glaube, das ist wirklich Burnout Paradise, obwohl das habe ich nicht auf dem PC gespielt, sondern auf der Xbox damals. Aber ich sag jetzt einfach mal, dass es mein Lieblings-PC-Spiel ist, weil ich hab's für den PC. Ansonsten wäre das wahrscheinlich Call of Duty oder sowas. Ja, Call of Duty habe ich auch gerne gespielt. Weil da kann ich echt, oder ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie heißt das nochmal? Das ist Genre. Nee, das Gegenteil dazu. So, sagen wir es einfach so. Wäre halt Battlefield. Das würde ich dann wahrscheinlich auch noch auf dem PC zocken. Wenn ich könnte, aber Battlefield ist für meinen PC zu rechenintensiv. Da könnt ihr mal sehen, was ich für einen PC habe. Aber ist ja auch egal. Ich habe gerade gesagt hier, Reign of Kings. Hm. Hätten die ja jetzt nicht sehen können, ne? Nee. Ja, aber? Kannst du ein Bild einfügen? Nee. Aber wird auf unserem super Twitch-Stream morgen. Morgen, sag mal das Datum für die Leute, die das nicht sofort hören. Den 27.3. Wir haben jetzt den 26.3. Genau, den 27.3. Wir wissen noch nicht ab wann, aber wir wissen ungefähr wie lange. Und das ist. Wissen wir wie lange? Du hast gesagt 12 Stunden. Ja, oder länger, mal gucken. 12 Stunden oder länger. Also, wir werden das wahrscheinlich so machen. Wir haben einen eigenen Twitch-Channel, der heißt Podcast Level Up. Weil Level Up war schon vergeben und Level Up Podcast auch. Deswegen Podcast Level Up. Könnt ihr einfach mal in der Beschreibung gucken, da wird es drinstehen oder auf den Social Medias. Wir haben mittlerweile auch eine Facebook-Seite, da könnt ihr dann gucken, da werden wir das posten. Die auch Level Up heißt. Mike stupst uns gerade an. Wow. Und ja, ich habe vergessen, ich habe den Faden verloren gerade. Da werden wir abwechselnd und zusammen mal was zocken. Das heißt, was werden wir alles zocken? Ja, MW2 werde ich zocken auf jeden Fall, wenn du keinen Bock hast alleine. Wir werden Ark, wir werden Call of Duty, Counter-Strike, LOL. Pinball werden wir zocken. Was denn Pinball? Wir werden Pinball zocken, und zwar im Multiplayer. Das heißt, wir zocken gegeneinander. Und er guckt gerade seine Achievements durch, ne? Nee, Karten? Karten, ne? Das sind Karten, meine Errungenschaften. Errungenschaften, okay. Abzeichen. Und auf jeden Fall werden wir da ganz, ganz viel zocken. Ganz, ganz, ganz lange. Ihr könnt uns da zuschauen und dann gucken wir mal. Vielleicht habt ihr ja sogar auch noch irgendwie ein Spiel. Vielleicht spielen wir ja sogar eine Runde Stadt, Land, Fluss mit irgendwelchen Leuten aus dem TS oder sowas. Wäre auch ganz lustig. Ach du Scheiße. Was denn? Ja, war letztes Mal schon. Nee, ich spiele mit euch kein Stadt, Land, Fluss mehr. Warum? Weil ihr meine Kaka nicht zählen lasst. Nein, komm. Wir gucken dann einfach. Ich habe auch überlegt, Golf with Friends, aber ich habe keinen Bock für das Spiel 6 Euro auszugeben. Und ja, Dennis würde das sowieso nicht mitspielen. Richtig. Aber ich würde das halt spielen, dann wahrscheinlich auch mit Leuten aus der Community oder sowas. Wäre auch vielleicht ganz lustig. Ja, ganz, ganz viele Spiele werden wir zocken. Ne? Ja. Und das sehr lange, wahrscheinlich. Ja. Angedacht sind erstmal 12 Stunden. Vielleicht, wenn wir immer noch weiter Bock haben, dann halt noch mehr. Wir werden es dann abwechseln, zwischendurch mal auch eine Pause machen, wahrscheinlich. So 15 Minuten, eine halbe Stunde oder wie auch immer. Wenn wir mal kurz irgendwie andere Sachen machen können. Wir haben übrigens auch eine Steam-Gruppe. Ja, genau, die habe ich ja gestern gemacht. Wir haben sogar eine Steam-Gruppe. Wir haben alles. Ich hab einfach mal so. Ich hab das Style und das Geld. Ich hab all das, was den Leuten Fotzen so gefällt. Ja, ich komm. Den Leuten Fotzen. Okay. Den Leuten Fotzen. Den Fotzenleuten. Wo ist jetzt die Lieblingsgruppe? Mal weg. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Ich hab alles. Ich hab einfach mal so getan, als wenn wir schon voll Fame wären, und das sind wir natürlich nicht. Aber wenn etwas da ist, dann ist es halt schon mal da. Und zum Beispiel zum Zusammenzocken ist eine Gruppe ganz geil, weil da braucht ihr uns dann nicht hinzufügen, sondern könnt einfach über die Gruppe nachjoinen. Und das ist dann in so Fällen wie Counter-Strike zum Beispiel ganz cool oder irgendwelchen anderen Sachen. Ja, Facebook haben wir noch, habe ich gesagt. Was war das nochmal? Podcast, Level Up Podcast, ne? War das die Seite? So heißt ja die, ne? Ich komme mittlerweile durcheinander. Podcast, Level Up und Level Up Podcast und keine Ahnung. Auf jeden Fall guckt einfach mal da. Die Abkürzung für die Gruppe oder der Link ist, kannst du das da einsehen? Nee. Doch, geh mal weiter runter. Mach mal, geh mal hoch. Geh mal auf dein Profil. Nö. Nö. Er macht gerade organisatorische Sachen, während wir hier rumpodcasten. Ja, tut mir leid, sonst vergesse ich das. Sonst vergesse ich das. Ja, ist so, guck mal. Wen laden wir noch so ein? Guck mal, den laden wir ein und den laden wir ein und... Er macht Sachen. Das sind auf jeden Fall so ein paar Sachen, die wir vorhaben. Morgen Podcast. Ich werde gucken, dass ich vielleicht noch irgendwie... Vielleicht kriege ich das ja jetzt gleich noch hin, den hochzuladen ganz schnell, während alle anderen sich fertig machen. Für Real-Life-Stuff. Wir gehen raus. Nein. Wir gehen raus. Alter, ich glaube, wir müssen das abbrechen. Ich kann ja nicht rausgehen. Wir dürfen nicht, ne? Rausgehen ist nicht drin. Nee, ist nicht. Das ist ja eine Todsünde. Sonst machen wir unser Image kaputt. Ja, echt mal. Was ist los mit uns? Vor allen Dingen, ey, warum hast du überhaupt eine Freundin? Was ist los mit dir? Gamer und so. Die gab's bei einem Spiel dazu. Die gab's, das war ein DLC oder was? Er hat mal Achievements hier bekommen. Belly, sieh das bitte nicht so böse, wenn du das hörst. Solltest du das hören. Was ich zwar nicht denke, aber hey, Melly. Wahrscheinlich wird sie nur reinhören, um ihre eigene Stimme nochmal zu hören. Was habe ich gesagt? Klinge ich scheiße und dann mecker ich. Aber das würde ich genauso machen wahrscheinlich. Von daher ist es nicht so schlimm. Ich glaube, das wird jeder machen. Klinge ich voll scheiße, riech voll kacke und so. Ja. Gut. 31 Minuten haben wir jetzt die zweite Hälfte. Die dritte Hälfte ist es, glaube ich. Das ist die zweite Hälfte des zweiten Podcast. Eigentlich ist es schon die dritte. Aufnahme. Das dritte. Die dritte Postkarte, ja. Postkarte. Nicht Podcast, sondern Postkarte. Viel, viel einfacher. Ja, gut. Ihr könnt ja, ach ja, ganz wichtig ist, wenn ihr auf iTunes euch den Podcast anhört, gebt bitte, wäre mega nice, wenn ihr da eine Bewertung da lasst und Kommentare schreibt in Rezensionen und sowas. Das wäre übel geil, weil das würde uns helfen. Ihr könnt das natürlich auch alles verbreiten. Wie gesagt, Facebook könnt ihr einfach mal suchen, ist Level Up Podcast. Twitch ist Podcast Level Up. Und ansonsten findet ihr sowieso alle Sachen nochmal in der Videobeschreibung. Ach, in der Videobeschreibung. Hier, YouTuber-Syndrome. In der Podcast-Beschreibung. Nennt man das so? In der Infobox. In der Infobox. Genau, in der Infobox. Ja, hör mal, das weiß ich doch und du nicht. Ja, weißt du, jetzt fängt er wieder an, hier Clicker Heroes zu spielen. Hört man das Klicken weg? Hört man das? Ja, hört man. Ach, Quatsch. Ja, sicher hört man das. Oha. Okay, ich hör auf zu klicken. Alles klar. Obwohl, warte, ich muss noch dreimal. Mein Gott. Ich würde sagen, nächsten Podcast haben wir schon. Ein Thema. Verraten wir euch aber noch nicht. Also ich habe das Thema. Keine Ahnung, ob Dennis das Thema dann auch hat. Aber ich habe das Thema auf jeden Fall und das wird, glaube ich, ganz cool. Mal gucken, wann wir den aufnehmen. Vielleicht nehmen wir den sogar mitten im Stream auf. Das heißt, wenn Leute zugucken, ihr könnt den dann schon früher hören und könnt dann sagen, hört euch den an. Mal gucken, vielleicht machen wir das so, wenn wir irgendwie gerade mal keinen Bock haben, irgendwas zu zocken oder irgendwie gerade eine Ruhephase brauchen und irgendwie nur labern wollen. Mal gucken, vielleicht machen wir das irgendwie so, weil wir müssen auf jeden Fall noch einen Podcast aufnehmen. Und wir müssen noch andere Sachen machen, wie Foto zum Beispiel. Wie auch immer, gehört ihr gerade gar nicht rein. Vielen Dank fürs Zuhauen. Ja, danke. Aua. Ja, warte, Entschuldigung. Entschuldigung, musst du dich jetzt hauen. Ja, Entschuldigung, ich musste dich jetzt hauen. Das musste jetzt so sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat euch irgendwie unterhalten. Und ja, nächster Podcast wird cool. Ich glaube, da habe ich irgendwas mit... Ach nee, wollte ich gar nicht sagen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Haut rein. Und vergesst nicht zu bewerten. Und Facebook zu abonnieren. Und Twitch. Und ja, abonnieren nur mal Facebook. Und Sachen. Haut da rein. Tschüss. Sie sind Gamer. Filmeliebhaber. Sie sind die Inkarnation eines fetten, hässlichen Klischee-Nerds. Sie sind zwei Spastis, die ihren Nerdchat mit euch teilen. Sie sind Marcel und Dennis. Sie sind Level Up. So, weil warte. Ich das die ganze Zeit nicht machen darf, muss ich jetzt so hier. Und so, warte. Und. Das hört man gar nicht. Sicher hört man das. So, ich pack's jetzt weg.